Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge Alcapa Taste. Tja, wieder mal eine Sonderfolge vor allem. Wie ihr ja schon mitgekriegt habt, mussten wir von letzter Woche verschieben, was uns aber ganz gelegen kam. Denn wir sind jetzt direkt hier am Aufnehmen nach den Eindrücken der Sony-Pressekonferenz, des großen PlayStation-Meetings, auf dem die PS4 vorgestellt wurde, wie ja sowieso alle erwartet haben von Anfang an. Und entsprechend nehmen wir jetzt direkt danach auf und sind schon mega gehypt irgendwie, weil es echt viel zu erzählen gibt, viel zu besprechen. Entsprechend wird es wahrscheinlich auch eine längere Folge. Wie immer sind es natürlich, ich Merlin und natürlich auch immer Joe. Joe ist mittlerweile wieder in Deutschland und in der WG, wie es sein soll. Die WG ist also wieder vollständig. Hier? Ja, mir geht's super hier wieder in Tübingen. Zusammen mit der ganzen WG hier, tolles Zusammenleben, wie immer. Zusammen PlayStation-Meeting geguckt. Ja. Was Besseres kann es nicht geben. Und das Wichtigste ist natürlich, ich habe meine Konsolen wieder. Wie es sich gehört. Endlich wieder, das ist eigentlich das Ereignis des Jahres. Ja, stimmt schon. So ein bisschen. Selbst für mich ist es ein bisschen spektakulär. Endlich habe ich wieder aktuellen Austausch mit jemandem, der genauso viel spielt wie ich. Ja, genau, sehr gut. Ja, mir geht's auch soweit gut. Ich bin, wie gesagt, mega gehypt, irgendwie heute Folge aufzunehmen. Und ich würde sagen, da das wahrscheinlich wirklich länger dauern wird, stellt euch darauf ein, dass es ein bisschen die normalen Zeiträume überzieht, die wir sonst so für unsere Folgen haben. Würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wie gesagt, es wird dieses Mal eine spezielle Folge. Wir werden keinerlei News haben, keine Tasties, kein gar nichts. Wir werden wirklich nur rein über das PlayStation-Meeting reden. Und glaubt uns, da gibt's auch mehr als genug zu besprechen. Ich werde mich mit meiner Nerdigkeit, was PC-Sachen angeht, zurückhalten und die ganzen Specs nicht ewig breit treten. Aber es gibt auch so mehr als genug zu besprechen und entsprechend würde ich sagen, wir starten direkt in das PlayStation-Meeting. Wir werden chronologisch vorgehen. Das heißt also, wir gehen einfach wirklich so durch, wer war zu welchem Zeitpunkt auf der Bühne, was wurde als Punkt so angesprochen irgendwie und gehen einfach wirklich nach und nach die ganze Konferenz durch und besprechen jedes einzelne Thema irgendwie, was da war, heben ein paar Details hervor irgendwie, die vielleicht nur so am Rande erwähnt wurden und sehen einfach zu, dass wir möglichst alles abdecken. Wie immer gilt, falls wir irgendwas übersehen haben oder so ein Kram, kann ja passieren, gerade bei der Menge, einfach immer schreiben. Wir haben schon ein bisschen Austausch mit unserer Community gehabt irgendwie, was das Meeting anging und entsprechend denke ich, gibt es da relativ viele Meinungen zu, also immer melden, wenn ihr das wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem PlayStation-Meeting. Als allererstes auf der Bühne, erstmal gab es so ein schickes, nettes Intro, wie gesagt, Joe und ich haben es live geguckt, per Livestream bei mir über den PC, gab es so ein sehr schickes, nettes Intro mit viel Musik und drumherum und dann war Andrew House, genau, war auf der Bühne, der CEO von Sony Computer Entertainment, also der Nachfolger vom großen Cass. Andrew House und das große Reveal, was als erstes kam. Ja, wir reden heute über die PlayStation 4. Und sie heißt PlayStation 4. Ja, also... Überraschung! Richtig. Nichts, womit man jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Ja, was war so das Erste, was er gesagt hat? Joe, du kannst ja mal so ein bisschen grob zusammenfassen, was so vielleicht die wichtigsten Punkte waren. Ich meine, er hat ja jetzt am Anfang nur eine Viertelstunde knapp geredet, bevor er schon abgelöst wurde. Ja, also über was er hat am meisten geredet, ist halt, welche Vision sie mehr oder weniger verfolgt haben, als sie diese neue Konsole gemacht haben. Und da war eigentlich schon zu hören, dass es zum einen, es sollte benutzerfreundlich sein, die sollte vor allem aber auch entwicklerfreundlich sein und dass der Spieler sollte im Vordergrund stehen. Nicht das Wohnzimmer oder sonst was, sondern der Spieler sollte im Vordergrund dieser Konsole stehen. Und ich würde einfach mal sagen, typisches PR-Geblabber am Anfang, halt viel zu Sony auch, wie sie mit PlayStation so ein bisschen das Gaming mehr oder weniger beeinflusst haben und so weiter. Richtig interessant wurde es dann eigentlich erst nach ihm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, nämlich als dann Mark Cerny dann die Bühne betrat. Ich weiß nicht, ob es hier ging. Also die ersten Minuten, da gab es eigentlich nicht so viel, außer der Reveal, okay, es geht um die PS4, wir arbeiten schon länger dran und wir werden Ihnen heute ein paar Sachen präsentieren, nicht alles. Sie haben gesagt, sie werden nur das so ein bisschen was ankratzen und viele weitere Informationen wird es natürlich noch im Rest vom Jahr geben, aber ansonsten gab es da im ersten Teil nicht so viel Interessantes. Ja, also grundlegend stimmt es auf jeden Fall. Also so wahnsinnig viel gab es bei Andrew Hauser noch nicht. Wie gesagt, er hat am Anfang recht viel. Hauser. Ich habe schon wieder Hauser gesagt. Ne? Ich weiß nicht, was damit ist. Ich denke die ganze Zeit an Andrew Hauser. Wie hieß denn Hauser? Ich habe irgendjemanden im Kopf, der Hauser. Ich glaube, aus irgendeiner Sitcom gab es mal einen Charakter. Ja, Andrew House. Ja, genau. Der nette Mann. Da hast recht auf jeden Fall. Der hat am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel Interessantes erzählt. So ein paar Anspielungen. PS Vita, was sie damit vorhaben, wird es demnächst irgendwie noch wohl später im Laufe des Jahres ein paar Infos geben, hat er gesagt. Er hat Episoden und Free-to-Play angesprochen. Episodenvertrieb quasi, wie wir es zum Beispiel schon bei The Walking Dead zum Beispiel gesehen haben. auch bei dem neuen Projekt von Remedy, bei Alan Wake, das war ja auch episodisch. Und vor allem Free-to-Play, was ich eigentlich am interessantesten fand, deswegen wollte ich das gerade nochmal kurz ansprechen, dass sie das System und die Zukunft quasi so gestalten wollen, dass Free-to-Play einfacher möglich ist und das auch als Geschäftsmodell valide auf den Konsolen funktionieren soll. Für die meisten Leute wird es quasi ja bekannt sein, auf dem PC ist es ein großes Ding, gerade die meisten Online-Rollenspiele sind in letzter Zeit auf Free-to-Play umgestiegen. Auf den Konsolen gab es das auch schon, allerdings wesentlich kleiner. Es gibt auch DC Universe Online, als Free-to-Play auf den Konsolen, wenn mich nicht alles täuscht, und so ein paar andere kleinere Projekte. Ich fand es nur ganz interessant, dass er das gleich am Anfang zur Einführung erwähnt hat, dass sie mehr Richtung Episodic-Spieler gehen wollen und vor allem auch Free-to-Play. Das fand ich ganz spannend. Das ja. wollte ich jetzt einfach nur gerade nochmal am Rande erwähnen. Ja, wobei das auch dann, glaube ich, nur in einem Nebensatz dann auch mehr oder weniger erwähnt wurde und auch nicht weiter ausgeführt wurde. Also nee, überhaupt nicht. Nee. Also deswegen, aber genau gerade deswegen, also weil sie eben nicht viel dazu gesagt haben, ich fand es halt krass, dass sie es überhaupt erwähnt haben. Ja. Anscheinend war das wichtig genug, dass man es trotzdem auf jeden Fall erwähnt. Das fand ich eine ganz, ganz interessante Info. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Nebensatz und wir müssen uns da jetzt eigentlich auch nicht lange dran aufhängen. Aber ich fand es spannend, dass sie das halt nochmal gesondert und speziell erwähnt haben. Mal gucken, wie es dann, wir werden ja später noch auf die neue PlayStation, auf Gaikai und solche Sachen eingehen. Könnte vielleicht dann später nochmal in der Diskussion ein bisschen relevanter werden. Aber sonst stimmt es auf jeden Fall, ja, am Anfang einfach Vorstellungen, wir werden heute die PlayStation 4 präsentieren, bla bla bla. Und das wirklich Interessante kam dann tatsächlich, als dann der Lead System Architect auf die Bühne kam, Mark Cerny, der also quasi vom Prinzip her für das Design und die Entwicklung der Konsole zuständig ist. Der hat wiederum recht viel erzählt. Ich würde sagen, da gehen wir einfach nach und nach durch. Was ich ganz lustig fand, gleich am Anfang hat er so einen kleinen Seitenhieb, so ein bisschen fast selbstironisch auf den Cell-Ship gemacht. Ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz spaßig. Ich fand auch, damit sind sie echt gut umgegangen mit dem Cell-Ship an sich. Sie haben öfters während der Präsentation immer mal wieder so kurz den Cell-Ship angesprochen und auch gesagt, ja, uns ist bewusst, dass das am Nachhinein keine richtig gute Entscheidung war. Ich glaube, er hat irgendwie speziell gesagt, von wegen, wir sind sehr stolz darauf. Ja. Was wir mit dem Cell-Ship erreicht haben, aber Benutzerfreundlichkeit und gerade für die Developer irgendwie Offenheit des Systems, da ging mehr, da geht dieses Mal mehr und das ist uns bei der PlayStation 4 bewusst, das fand ich ganz cool. Außerdem hat man auch von Anfang an gemerkt und das fand ich im Nachhinein, dann ist es glaube ich den meisten eher aufgefallen, je nachdem ob ihr es geguckt habt oder nicht. Ich fand sowieso grundlegend, das kann man jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, die ganze Pressekonferenz war sehr dezentralisiert im Sinne von, dass sie sich recht wenig auf sich selbst bezogen haben. Also es ging, sagen wir jetzt mal, dreiviertel Stunde ungefähr rein fast um Sony und um die PS4, aber die restliche Zeit der zweistündigen Pressekonferenz waren fast nur Entwickler und nur Developer. Und man hat auch von Anfang an gemerkt, weil das Erste, was der Mark Cerny auch gesagt hat, war, dass das Wichtigste ihnen eigentlich war, dass die Developer mit ihrer Plattform arbeiten können, dass sie deswegen schon sehr früh an Developer herangetreten sind und haben versucht haben, mit denen auch rauszuarbeiten, was die nächste Konsole können sollte. Das hat man, glaube ich, ziemlich gemerkt. Das hat er da zu dem Zeitpunkt schon erwähnt und auch im Laufe der Pressekonferenz hat man das ziemlich viel gemerkt, fand ich, dass Developer ziemlich im Fokus standen. Das fand ich eigentlich echt, ich fand es sehr erfrischend auf jeden Fall. Fand es ja, ganz angenehm. Ich meine, Andrew House hat ihn ja auch schon so ein bisschen so eingeführt, dass Sony sich diesmal entschlossen hat, wirklich auch jemanden zum Lead System Architect zu machen, der selbst ja auch Developer ist. Ich meine, er hat ja nachher dann auch sein eigenes Spiel noch vorgestellt und ich meine, er wird vielen ein Begriff sein mit Spielen wie Crash Bandicoot, Jack and Dexter oder Ratchet and Clank. Also, dass sie dann jemanden hingesetzt haben, der auch selbst weiß, was für Probleme Entwickler immer bei der Entwicklung von Konsolenspielen eben haben oder welche Probleme sie treffen, was man besser machen könnte, um eben die Entwicklung von Spielen voranzutreiben. Also, man hat wirklich im Gesamten gemerkt, also da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass wirklich die Meinung oder die Kooperation mit den Entwicklern bei dieser Präsentation eindeutig im Vordergrund stand, also auch die Videos, die dann danach kamen, wo dann die Entwickler zu Wort kamen, wie was sie von der neuen Hardware halten oder was sie sich von der neuen Hardware wünschen. Also man hat schon das Gefühl, dass Sony da wirklich gemerkt hat, dass zum einen der Cell vielleicht nicht ganz so gut war, man hat zwar natürlich nicht offen gesagt, der Cell war scheiße, aber ich denke, jedem war irgendwie bewusst, dass der Cell eigentlich mit dafür verantwortlich war, dass Multispiele auf der Xbox 360 meistens besser ausgesehen haben, einfacher zu programmieren waren. Mark Cerny hat's ja dann auch nochmal auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, einer der drei wichtigsten Punkte beim Erschaffungsprozess der PlayStation war, was wollen die Entwickler? Ja. Letztendlich ist seiner Meinung nach die PlayStation 4 eine Konsole von und auch für die Entwickler. Und also da stimme ich ja wie gesagt vollkommen zu. Die Entwickler standen meiner Meinung nach auch eindeutig im Vordergrund in dieser Pressekonferenz. Ja, und ich glaube, das war auch einfach wirklich eine sehr geschickte und sehr schlaue Entscheidung. Also ich glaube, weil ihnen auch wirklich bewusst war, dass die meisten Probleme, die PS3 hatte, darauf basierten, dass eben gerade es keine besonders große Benutzerfreundlichkeit für Entwickler gab, beziehungsweise hauptsächlich natürlich im Vergleich zu Microsoft. Also wenn es jetzt nur die PS3 gegeben hätte, dann ne? Ja. Dann fällt sowas ja immer nicht groß ins Gewicht. Aber wenn man die Xbox 360 hat, die wesentlich offener war vom System her und wesentlich einfacher zu handhaben für die Developer, ich glaube, dann fällt einem halt wesentlich eher auf, ne, wo dann die Probleme bei einem selbst liegen. Ich meine, ein prominentes Beispiel, nicht das einzige, aber wo das prominent ist, ist halt Skyrim. Ja. So ein Blockbuster quasi, sich selbst so sehr zu versauen. Also ich meine, natürlich liegt es in den Händen von Bethesda, ohne die jetzt da in Schutz nehmen zu wollen. Aber trotzdem, die Probleme hat man sich selbst geschaffen. Ne? Also ich meine, der Cellshop war der Kern des Problems und für den war Bethesda jetzt nicht verantwortlich. Klar, andere Studios haben damit keine Probleme gehabt oder weniger Probleme, aber trotzdem war das für Sony im Nachhinein ist ja relativ egal, wer jetzt letztendlich daran schuld war. Es gab einfach Probleme mit so einem großen Titel und das kann man sich halt leider nicht erlauben. Also von daher glaube ich auch, dass sie das recht gut erkannt haben, was das Problem war und da jetzt wirklich massiv gegengefahren sind, wenn auch natürlich erstmal nur Publicity-mäßig, wie das letztendlich nachher wirklich aussieht mit der Konsole und den Entwicklern und der wirklichen Zusammenarbeit ist noch was anderes, aber zumindest nach außen hin haben sie ganz klar präsentiert und denke ich auch irgendwie versucht rüberzubringen, für uns steht jetzt zum einen der Spieler und zum anderen der Developer im Vordergrund, also letztendlich die Kunden. Und ich meine, das zeigt sich ja auch schon so ein bisschen an den Specs, die sie bei der Präsentation präsentiert haben, wobei sie jetzt auch nicht so tief ins Detail reingegangen sind. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Dokumente, die jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber das fand ich sowieso auch ganz spektakulär, um das mal kurz einzuwerfen. Also diese Dokumente, das war ja so ein Spec-Sheet quasi. Also es gab einfach so einen Austeilzettel, auf dem die Specs nochmal genannt wurden. Die haben sie in der Präsentation selbst gar nicht genannt, richtig. Also die haben viele Dinge gar nicht angesprochen, die aber schon doch durchaus detailreicher bekannt waren. Also sie haben dann nur gesagt, zum Beispiel, wir haben die und die Richtung von Prozessor, aber überhaupt nicht spezifisch zum Prozessor gesagt, obwohl sie hätten sagen können. Das war eigentlich relativ verrückt, das ist im Nachhinein. Also man als Zuschauer hatte das Gefühl, das wollen sie einfach noch nicht verraten und dann am nächsten Morgen hat man erfahren, doch, das haben die durchaus verraten, nur halt auf einem kleinen Beipackzettel quasi, den sie verteilt haben. Beziehungsweise das war ihnen nicht wichtig genug, um dafür Redezeit zu verschwenden. Also ob das Ding jetzt ein 6-fach Blu-ray-Laufwerk hat oder ein 4-fach Blu-ray-Laufwerk, ist halt, ja. Ist wahrscheinlich auch wiederum, ne, sie wissen ganz klar, die Leute, die es per Livestream gucken, sind hauptsächlich die Spieler, außer natürlich auch die Developer unter anderem, für die das relevant ist. Aber die Developer haben eh schon Developer-Kits, das heißt, die wissen, womit sie arbeiten. Und den Spieler im Normalfall, gerade heutzutage, wo diese Spielebranche so groß ist, 80% der Spieler interessiert es wahrscheinlich schlicht und ergreifend auch gar nicht. Die können damit nichts anfangen. Die haben da kein besonders großes Grundwissen für so einen Kram und entsprechend lässt man das halt weg. Und deswegen, glaube ich, haben sie auch viele Spiele gezeigt. Ja, und ich würde auch sagen, ich meine, ich denke, die meisten PC-Spieler werden dir da wahrscheinlich widersprechen. Also ich meine, PC-Spieler achten auf sowas sehr viel mehr. Natürlich, klar, die PC-Spieler Aber der Konsolenspieler, dem kann es eigentlich egal sein. Jedenfalls, also was heißt egal? Natürlich nicht völlig egal, aber letztendlich, die Konsole kommt halt mit den Komponenten, mit denen sie kommt. Und die Sache ist halt einfach auch die, der normale PC-Spieler hat halt ein bisschen Ahnung von Hardware, weil er sich zwangsläufig für seinen Spiele-PC mit Hardware beschäftigen musste, auch wenn es nur rudimentär ist. Die meisten Konsoleros, ne, für ihren Arbeits-PC, da müssen sie sich keine großen Gedanken drum machen und in der Konsole ist es völlig irrelevant, also für sie persönlich. Trotzdem natürlich, ich meine, wir sind ein Spiele-Podcast und ich bin PC-Spieler und ich bin auch schon so ein bisschen nerdig drauf abgegangen und habe mir das alles genau angeguckt. Wie gesagt, ich werde mich zurückhalten, aber wir müssen trotzdem mal kurz drauf eingehen. Ja, selbst wenn es alle langweilt, ist mir egal, mir ist das persönlich super wichtig. Was quasi so einfach die spezifischen Sachen sind, was für mich eigentlich ganz interessant war und mit das Interessanteste war, zum einen der CPU. Ist ein x86 CPU, also das, was heutzutage Standard ist, 64-Bit. Er wird 8 Kerne haben insgesamt. Das heißt, Quad-Core ist, glaube ich, heutzutage absoluter Standard. Die meisten PCs, also gerade Spiele-PCs, haben eigentlich Quad-Cores drin, also 4 Kerne. Der wird 8 Kerne haben, wird von AMD sein, was auch sehr interessant war, weil es ja im Laufe des letzten Jahres dann offiziell klar wurde, okay, AMD hat den Zuschlag gekriegt, was die Grafikchips angeht, bei beiden Konsolen, beziehungsweise war es damals das Gerücht. Ich glaube, es wurde auch offiziell bestätigt von beiden. Muss man jetzt natürlich noch mal abwarten, was bei Microsoft passiert, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber auf jeden Fall haben sie den Zuschlag gekriegt, was den Grafikchip angeht, im Gegensatz zu Nvidia. Aber vor allem hat AMD anscheinend für die PlayStation 4 auch den Zuschlag gekriegt, was den CPU angeht. Natürlich für AMD ein Riesendeal. Und vor allem ist es eben keine Combo aus AMD, CPU und GPU, sondern es ist ein APU. Also sprich, vom Prinzip her läuft der CPU und der GPU laufen auf demselben Die, also sind quasi auf demselben Sockel. Und es ist quasi einfach eine Kombination aus beidem. Es ist ein CPU, der eine integrierte GPU hat. Also es ist keine gesonderte Grafikkarte in dem Sinne. Und deswegen nutzen sie zusammen auch beide 8 GB RAM. Und diese 8 GB Gigabyte RAM waren ja so ein Riesending. Da wurde ja davor, danach, da wurde ja viel drüber spekuliert. Das war so ein Riesenunterschied und zugegebenermaßen waren die 512 Megabyte RAM aus den alten Konsolen, glaube ich, auch so ein Grund, der sie ziemlich zurückgehalten hat und der ist auch dann, ne, der die größte Limitation war. Von daher war das, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die wenigsten können wirklich was letztendlich damit anfangen, was das überhaupt heißt, 8 GB RAM. Vor allem, weil, und das war das Erste, was mich stutzig gemacht hat, es sind 8 GB GDDR5 RAM. DDR-RAM ist der normale RAM, den wir verbaut haben. DDR3 ist Standard, was System-RAM angeht. GDDR ist eigentlich grafischer RAM. Also der ist dezidiert für die Grafikkarte und wird auch nur bei Grafikkarten eingesetzt. GDDR-RAM ist kein System-RAM eigentlich per se. Und deswegen ist das quasi auch schon zwei Nummern weiter, GDDR5. Es gibt bislang erst DDR3 im normalen System-RAM. Und der wird für beides dienen. Der wird also für den CPU dienen, für das System, als auch für die Grafikkarte. Und das ist nochmal so eine Sache, die ich vielleicht ganz gerne betonen würde, weil das quasi der wichtige Knackpunkt ist. Es bedeutet nicht, das System hat 8 GB RAM und hat eine dezidierte Grafikkarte, die selbst den eigenen RAM speichert, wie das normalerweise der Fall ist, sondern diese 8 GB werden aufgeteilt für System und Grafikkarte. Und das bedeutet zum einen, dass Grafikkarten-RAM fürs System verwendet wird, was eigentlich nicht besonders ideal ist, aber ich nehme an, dass Sony wird sowieso mit einem individuellen System arbeiten, sodass es dann wahrscheinlich nicht groß ins Gewicht fällt. Und zum anderen, dass diese 8 GB eben nicht das sind, was 8 GB letztendlich sind. Also wenn ich in meinem PC 8 GB RAM drin habe, sind das 8 GB System-RAM. Die PlayStation hat in dem Sinne kein 8 GB System-RAM. Sie hat 8 GB RAM, der für System und die Grafikkarte zuständig ist. Das heißt, wenn ein Spiel läuft, hat das System wesentlich weniger RAM zur Verfügung als diese 8 GB. Nur um das quasi nur mal, ne? Wobei ja auch also mehr als 4 GB RAM meistens eh nicht benutzt werden, wenn überhaupt 4 GB. Also 8 GB sind vom Prinzip her zukunftssicher. Also man kann davon ausgehen, dass sie die letztendlich gerade am Anfang nicht brauchen werden. Also im Normalfall sagt man heutzutage auf einem Windows-PC sind 4 GB eigentlich ausreichend, 8 GB zukunftssicher. Und Windows frisst natürlich als System wesentlich mehr Arbeitsspeicher im Hintergrund, als das wahrscheinlich auf der PlayStation bzw. auf der Xbox der Fall sein wird. Sodass 8 GB immer noch völlig ausreichend sind, absolut, ja. Definitiv. Aber ich fand es einfach ganz interessant, wie gesagt, die Leute unter euch, die wie ich PC-Spieler sind, vielleicht ein bisschen mit Hardware auskennen, denen wird das wahrscheinlich was sagen. Das sind halt für mich zumindest für Hardware-Buffs quasi so ein bisschen spezifische Details, die ein bisschen interessanter sind irgendwie so. Insgesamt kann man einfach sagen, vom Prinzip her ist das aufgebaute High-End-CPU, High-End-PC könnte man quasi sagen. Diese 8 Kerne, ja, das entspricht so ungefähr dem. Zur Grafikkarte kann man halt leider noch gar nichts sagen. Da stand noch keine Typbezeichnung, es ist Radeon-Technologie, also die normale AMD-Grafikkartentechnologie. Wie stark die letztendlich sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen und das wird halt der Knackpunkt sein. Das heißt also, sie sprechen von einem High-End-PC, müssen wir abwarten, bis wir wissen, was der letztendliche Grafikchip sein wird. Aber ich nehme an, das wird halt mit dem System mithalten können. Also wir können wohl erwarten, dass das einem High-End-PC entspricht irgendwie. Mhm. Und das macht auch so den Eindruck, ehrlich gesagt, in den Präsentationen, die man so gesehen hat. Hauptsächlich jetzt bei Killzone zum Beispiel, da werden wir gleich noch drauf kommen. Und andere Hardware-Sachen, ich weiß auch nicht, DualShock 4, das war so, glaube ich, das eigentlich spektakulärste, weil man die eigentliche Konsole ja gar nicht gesehen hat. Ja, DualShock 4 in dem Sinne war es halt dann weniger spektakulär, weil ja schon Bilder mehr oder weniger geleakt sind, die dann ja auch wirklich dem entsprochen haben, was dann auf der Präsentation gezeigt wurde. Haben dann manche noch vermutet, dass sie ihn vielleicht noch ein bisschen aufgepeppt haben oder so, aber nee. Ist genau also der. Genau, es ist genau der und ich meine, man konnte jetzt noch nicht so genau beobachten, Sony hat auf jeden Fall Bilder veröffentlicht und was als erstes so ein bisschen so aufgefallen ist, ist zum einen mal, sie haben neue Analogsticks. Vorbei sind die Zeiten von dem, die nach außen gewölbten Analogsticks, die sind jetzt so ein bisschen konkav, also nach innen rein, so wie es bei der Xbox der Fall ist, was ich sehr begrüße, weil die Analogsticks von der Xbox schon besser waren als die vom DualShock 3. Ja, ansonsten, sie haben das Rumble verbessert und natürlich ein Touchpad in der Mitte, der jetzt sozusagen die Start, Select und Home-Taste, also die PlayStation-Taste ersetzt. Was man genau mit dem Touchpad so machen kann und so weiter, das haben sie noch nicht gezeigt. Muss man mal abwarten. Vor allem zum Touchpad, das, ne, da weiß ich auch nicht, das habe ich auch schon, als wir es live gesehen haben, gesagt. Ich finde das Touchpad, also es wirkt auf mich noch ein bisschen unintuitiv, das zu benutzen. Also der Controller sieht so aus, ob er ein bisschen breiter geworden wäre als der DualShock 3. Also einfach in die Breite gezogen, damit das Touchpad Platz hat. Und man hätte jetzt beim DualShock 3 erreicht man ziemlich gut die Starttaste, die aber natürlich auch rechts außen, beziehungsweise links außen eben an den am Steuerkreuz, beziehungsweise an den normalen Bedientasten liegt. in der Mitte quasi des Controllers, also sagen wir mal die Mitte des Touchpads, um da ranzukommen, habe ich irgendwie das Gefühl, zumindest sieht es für mich so aus, wenn man nicht gerade besonders große Hände hat, dass man durchaus seinen normalen Griff um den Controller ein bisschen lösen muss, um die Mitte zu kommen. Also es wirkt für mich noch nicht so wirklich intuitiv, das Ding zu benutzen. Aber man weiß ja auch noch gar nicht, was sie damit machen wollen. Ja, man hat ja auch noch gar nicht gesehen, was dann da drauf ist. Also sie hatten es nicht mal wirklich an bei der Präsentation, so wie ich es gesehen habe. Von daher muss man mal abwarten, was sie damit machen wollen. Fest steht, dass die Touchpad-Technologie, die sie dafür benutzen, ist anscheinend die gleiche wie bei der PS Vita. Also das Touchpad, das bei der PS Vita auf der Rückseite drauf ist. Und das wäre ehrlich gesagt, glaube ich, auch meine Dings gewesen. Also das wäre, glaube ich, auch, wäre mir logischer vorgekommen, wenn man eben die Finger, die man eh hinter dem Controller hat, und man benutzt ja nun mal Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger nicht, im Normalfall beim Spielen. Außer natürlich manchmal den Mittelfinger vielleicht für R2 und L2. Aber im Normalfall benutzt man ja nicht. Das heißt also, ein Touchpad, das auf der Rückseite des Controllers gewesen wäre, wäre mir, glaube ich, wie bei der Vita ein bisschen besser vorgekommen. Wobei, ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, also wenn ich mir meine Pads hier anschaue, ich meine, das Xbox-Pad ist jetzt auch nicht so schmal und der Xbox-Button ist ja auch ziemlich in der Mitte. Also letztendlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich auf den Xbox-Button drücke, dann verlasse ich schon die Position, aber das ist normalerweise etwas, was ich tue, wenn ich nicht gerade in einer heiligen Situation bin, oder auch die Start- und die Select-Taste sind normalerweise keine Tasten, die du in einer Kampfsituation benutzen musst. Das stimmt, aber das ist halt genau die Frage, was macht man denn damit? Also wenn sie damit tatsächlich nur Start- und Select-Taste ersetzen, dann ist das Touchpad ja hochgradig unsinnig. Also sie werden ja irgendwas damit machen. Also damit sie das Gimmick auch erklären können, das muss ja irgendwie eine Berechtigung haben. Also ja, bleibt wahrscheinlich abzuwarten, wirklich, was da letztendlich draus wird, wie die Entwickler es nutzen und was Sony sich dafür gedacht hat. Also ich glaube nicht, dass das Touchpad jetzt irgendwie für große, sage ich jetzt mal, Gameplay-Elemente verantwortlich sein wird. Das wird höchstens, also das kannst du zum Beispiel bei Puzzles, also in Momenten, eher ruhig ist, oder in Momenten, wo du einfach die anderen Tasten nicht so stark brauchst, dass du dann das Touchpad benutzen kannst für irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Gimmick-Sachen. Ich meine, letztendlich, der DualShock, der wird ja auch weiterhin Six Axis haben, also diese ganze Neigungssteuerung und so weiter wird auch weiterhin möglich sein. Also bleibt abzuwarten, was sie damit vorhaben. Ja. Der Share-Button war wiederum dann doch sehr viel interessanter. Allerdings. Also da haben sich auch die Gerüchte bestätigt, dass es diesen Share-Button geben wird. Und da haben sie ja schon mehr oder weniger vorgestellt, was mit dem Share-Button alles möglich sein wird. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Konsole jederzeit die letzten, 10 Minuten oder weiß wie viel, jedenfalls, sie haben gesagt, die letzten Minuten Gameplay aufzeichnen. Man kann dann, wenn man auf den Share-Button drückt, einfach bestimmte Abschnitte von dieser Aufzeichnung entweder als Video hochladen oder eben Screenshots machen. Also diese soziale Komponente, das Teilens von Inhalten soll einfach sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt werden. Ja, wollen wir jetzt schon ein bisschen springen? Wollen wir den Share-Button schon komplett auseinandernehmen oder warten wir noch, bis es quasi chronologisch quasi? Ja, dann würde ich sagen, warten wir noch. Ja. Also es kommt nachher noch einiges mehr zu diesem Share-Button. Grundlegend einfach die Funktion hast du ja gerade schon erklärt, ja. Das ist so ungefähr das, was er tut. Und wie das dann im Detail aussieht und was das dann auch quasi für Folgen nach sich zieht, ich denke, das besprechen wir einfach nachher nochmal. Wie gesagt, wir gehen einfach chronologisch durch. Wo ich auch noch Fragezeichen habe, ist, dass sie gesagt haben, es wird noch eine Stereo-Kamera geben, die die 3D-Position des Controllers im Raum sozusagen lokalisieren kann. Ja, die Lightbar, die da noch drauf ist. Die Lightbar da hinten ist, die gehört dazu, aber die Lightbar soll auch dafür sorgen, also das soll ersetzen. Player 1 und 2. Ja, genau, Player 1 mit verschiedenen Farben. Also, aber was sie jetzt genau mit dieser Stereo-Kamera und der 3D-Position des Controllers noch machen wollen, da wurde noch gar nichts dazu gesagt. Also, im ersten Moment wirkt es auf mich wie so eine Mischung aus Move und ein bisschen Kinect auf, aber wobei es natürlich bei Sony, also es wirkt immer noch so, als ob es nicht wie Kinect frei ist, also quasi dich selbst quasi warnet im Raum, sondern wirklich bezogen ist auf Peripherie, also auf den Controller oder eben die Move-Sticks. Es wirkt auf mich so ein bisschen so, als ob es genau das Ding sein würde, was letztendlich quasi auch Move einliest, nur dass quasi so ein kleines Mini-Move-Feature schon am Controller dran ist. Also vor allem, weil er auch meinte, es ermittelt die 3D-Position des Controllers im Raum. Ja. Und das könnte ja auch bedeuten, dass auch Neigungswinkel zum Beispiel und so ein Kram, das ist so ein bisschen wie bei Wii U, dieses zum Beispiel Steuern von Racing Games und so ein Kram. Es ist jetzt alles relativ gimmicky und nur Vermutungen, aber es klang so, als ob es in die Richtung gehen würde, so ein bisschen. Also, dass du mit dem Controller und der Bewegung mit dem Controller an sich, nicht nur mit den Tasten, gewissen Einfluss aufs Spiel hast. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen, also klingt recht sinnvoll, ja. Und als kleines Mini-Gimmick noch, es gibt einen Headset-Anschluss am Controller. So wie bei der Xbox halt. Richtig, ja. Macht irgendwie Sinn, aber ist jetzt auch nicht besonders spektakulär. Spektakulär ist auf jeden Fall nicht. Ja. Und dann, was wiederum sehr spannend war, direkt danach ging es nochmal kurz auf die GPU ein. Also der Mark Stern immer kurz über die GPU, also über den Grafikchip geredet und hat eine kleine Mini-Demo von Havoc gezeigt. Und das wiederum fand ich als PC-Spieler gerade mega spannend. Ist auch auf jeden Fall für die Consoleros relevant. Also für die Consoleros bislang, glaube ich, die meisten haben da kein Bewusstsein für. Für euch wird es aber auch relevant, von daher sprechen wir das jetzt gleich mal an. Derzeit ist das größte Problem mit Physikberechnung, dass Nvidia seinen eigenen Standard hat, nämlich Physics. Und ein offener Standard ist Havoc. Also Havoc, die Havoc Engine ist quasi eine Physik-Engine, die man in Spiele einbauen kann. Das erste richtig prominente Beispiel war Half-Life 2, in dem Havoc Engine lief. Und wenn jetzt tatsächlich Sony offiziell mit Havoc zusammenarbeitet und das quasi Havoc das Tool wird, um Physik in Spielen darzustellen, jetzt wo das wirklich auch in größerem Maße möglich ist mit der PS4 und vor allem der GPU, was nämlich eigentlich der Knackpunkt war, weswegen sie es angesprochen haben, der GPU die Berechnung von Physik übernehmen kann, was normalerweise auf den CPU fallen würde. Normalerweise müsste der CPU parallel die Physik berechnen. Dafür gibt es Nvidia Physics. Nvidia Physics bedeutet, dass der GPU ebenfalls an der Physikberechnung beteiligt ist. Und mit dem GPU, der in der PlayStation 4 verbaut wird, ist das über die Havoc Engine ebenfalls möglich, dass der GPU an der Physikberechnung beteiligt ist. Das an sich klingt das jetzt alles wieder nach technischen Details. Für euch relevant ist quasi nur, es wird wahrscheinlich Physik-Engine und mehr Einsatz von Physik in Spielen geben, was super ist. Aber vor allem bedeutet das, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte, dass man endlich einen branchenweiten Standard für Physik hat in Spielen. Wenn jetzt tatsächlich auch vielleicht Microsoft darauf setzt, da sie ja auch einen AMD-Grafikchip haben und keinen Nvidia, könnte es halt echt sein, dass man sagt, okay, man einigt sich auf eine gemeinsame offene Schnittstelle und einen gemeinsam offenen Weg, wie man die GPU an der Grafikberechnung beteiligt. Und wenn das der Fall ist, dann gibt's einfach mehr Physik in Spielen. Mhm. Und das wäre halt super. Also das ist, glaube ich, für uns alle gut. Also Physik ist, glaube ich, eins dieser Dinge, gerade zum Beispiel realistisch berechnetes Wasser und sowas. Da gab's schon, es gab ja Cryostasis, das war so ein kleines Spiel, in dem es Wasser ein zentrales Spielelement war, wo eben demonstriert wurde, was man mit Physik alles machen kann. Und Physik ist eins dieser coolen Möglichkeiten in Zukunft quasi über die Grafik hinaus ein bisschen mehr Tiefe ins Spiel zu bringen. Ja. Und das wäre echt cool. Also deswegen war ich echt fand ich ziemlich cool, dass sie quasi kurz die Havoc-Engine gezeigt haben, auch genannt haben, gesagt haben, hier, das ist Havoc und unser GPU wird dazu befähigt sein, eben Havoc mitzuberechnen. Und das könnte tatsächlich Wegbereiter sein für einen branchenweiten Standard. Und das würde ich persönlich extrem cool finden und kann auch für uns Spieler allgemein nur positiv sein. Das hat bislang so ein bisschen den breiten Einsatz von Physik in Spielen verhindert, dass es eben Havoc und AMD, beziehungsweise Havoc einfach allgemein und halt Nvidia mit Physics gab. Mhm. Aber das ist auch schon wieder so ein Nerd-Gebrabbel, keine Ahnung. können wir auch direkt quasi drüber hinweggehen, das war nur so der nächste Punkt. Als nächstes gab es dann eine völlig, ich finde, wie wir glaube ich beide finden, deplatzierte Spielpräsentation. Ne? Ja, und zwar das ja von Mark Cerny selbst entwickelte PS4-Spiel momentan, nämlich Neck. Mhm. Warum wir es deplatziert finden, man muss halt so sehen, die PS4 wird vorgestellt und dass man sieht das allererste Videomaterial eines PlayStation 4 Titels und es sah einfach überhaupt nicht spektakulär aus. Nee, überhaupt nicht. Also nicht, dass wir zwar jetzt irgendwelche Grafikfetischisten wären, aber bei der Präsentation einer neuen Konsole interessiert uns das Technische dann schon sehr viel mehr als normal, würde ich aber mal sagen. Auf jeden Fall. Erstmal mal ins Spiel einzugehen. Also es sieht aus wie, ich hatte ein bisschen so das Gefühl, eine spielbare Version eines Pixar-Films so ein bisschen, Jump'n'Run-mäßig, was man bei der Geschichte von Mark Cerny auch einigermaßen verstehen kann, warum er wieder so ein Genre anscheinend entwickelt. Es sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein gutes Action-Jump'n'Run werden wird, so im Stile von Crash Bandicoot oder Ratchet & Clank. Aber der Grafikstil war jetzt natürlich meiner Meinung nach nicht gerade prädestiniert, um die Grafikpower der PlayStation 4 oder der neuen Konsole jetzt da vorzustellen. Ja, also ist genau der Punkt, also das ist schon ziemlich gut zusammengefasst. Also das Spiel an sich sah nett aus, das Problem, glaube ich, was ich damit am meisten hatte, war zum einen, also wir haben vorher die Unreal Engine 5 gesehen, in einer abgedateten Version einer Tech-Demo, die auf der PlayStation 4 lief, auf Prototyp-Hardware, zumindest wurde das so gesagt. Ja. Sie haben es quasi auch bewiesen, indem sie gesagt haben, ne, ich habe hier einen PlayStation 4-Controller in der Hand und ich kann während der Tech-Demo die Kamera bewegen. Und das sah wirklich super aus, aber das war natürlich auch nur eine Tech-Demo und das erste Mal, dass sie halt spielbares Material zeigen, bin ich der Meinung, muss es halt einen gewissen Aha-Moment haben. Ne, die neue Grafik, so Sprung von PS3 auf PS4. Und Ja, vor allem wenn sie gerade, ich meine, in dem Segment ging es ja gerade darum, dass Mark Cerny über die Hardware der Konsole redet. Ja. Das war ja seine Aufgabe. Und wenn man gerade über die Hardware redet und dann mittendrin plötzlich ein Spiel vorstellt, klar, Mark Cerny wollte das gerne selber machen, ist auch in Ordnung, aber mittendrin stellt man ein Spiel vor und das ist dann ein Spiel, das grafisch und gerade hardwaremäßig eben völlig anspruchslos ist und so eigentlich auch auf der Wii U oder auf der Wii sogar hätte vielleicht laufen können. Gut, auf mit der Wii glaube ich nicht, aber. Etwas schlechtere Auflösung vielleicht auch, also klar, so direkt so wie es aussah nicht, aber es sah also wirklich vom Grafikstil her so nette Comic-Grafik. Ja, also ich fand es völlig deplatziert, muss ich echt sagen. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, als ich gedacht habe, so, das ist das erste Spiel, das ihr uns zeigt und das ist dann das. Vor allem im Vergleich zu dem, was sie später gezeigt haben, da gehen wir dann ja auch gleich noch drauf ein. Ja, ich fand es auch ein bisschen deplatziert so. Also, ja. Ja. Und dann ging es auch gleich weiter wieder mit Hardware. Das war, wie gesagt, nur so merkwürdig eingeschoben. Was dann, glaube ich, so der nächste interessante Punkt war, war der Ruhezustand. Also die Möglichkeit, die es geben wird, quasi wieder wie bei der PSP vorher, dass man auf den Powerbutton drückt, die Konsole fährt in einen Ruhezustand, ist also nicht ganz aus, verbraucht aber wesentlich weniger Strom. Und dein Spiel, der Punkt, wo du gerade in dem Moment im Spiel warst, wird im RAM zwischengespeichert, sodass, wenn du die Konsole mit einem Anknopf, also mit dem Powerknopf wieder anschaltest, du sofort wieder zurückspringst an dem Moment, wo du aufgehört hattest im Spiel. Und das ist echt ganz cool. Also das, muss ich sagen, ist echt was ich an der PSP echt sehr zu schätzen gelernt habe und was, glaube ich, definitiv auch den meisten Kunden der PS4 ganz gut gefallen würde. So. Ja, also ich glaube, letztendlich ist ja so ein Suspend-Mode bei Handheld-Systemen relativ gang und gäbe. Also beim DS hast du dann einfach die zwei Displays zusammengeklappt. Bei der PSP hast du ja schon erwähnt, wie das funktioniert, aber bei Home-Konsolen gibt es das bisher meiner Meinung nach noch nicht. Also nicht nur meiner Meinung nach. Also nicht in der aktuellen Generation. Ich glaube, früher gab es das schon. Aber und also letztendlich, wenn ich nicht mehr, sage ich mal, die Bootzeit der Konsole habe, dann das Spiel auswählen muss und Speicher geben, laden und so weiter, würde das schon, also ein paar Minuten meiner Zeit auf jeden Fall schon sparen. Ist natürlich die Frage, ob jetzt jeder sagt, oh Gott, diese paar Minuten. Aber andererseits, ja, nehme ich gerne mit. Auf jeden Fall, ich meine, so ein Standby-Button ist halt praktisch. Im Normalfall werden die meisten Leute wohl wahrscheinlich einfach ihre Konsole runterfahren, wenn sie fertig sind mit Spielen. Aber sagen wir mal, es ist sowas wie, ich gehe gerade schnell kochen oder ich muss telefonieren oder sonst was. Richtig, genau. Und ich weiß, ich bin für eine halbe Stunde, Stunde von der Konsole weg, dann möchte ich sie ungern ausmachen, sie die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen, das ist aber eigentlich auch kacke. Ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie speichern, weil ich vielleicht gerade irgendwo mittendrin bin. Oder das kann das schon mega praktisch sein. Da ist, was ja in manchen Spielen richtig immer auch der Fall ist. Genau, und dann ist es halt einfach eine Sache, einfach auf den Powerknopf drücken und man verbraucht wesentlich weniger Strom, die Konsole ist mehr oder minder aus nach außen hin, aber dein Spiel wird im intern halt gespeichert. Was auch wirklich interessant war, war dann quasi der zweite Punkt, der daran anknüpft, der direkt danach kam, ist nämlich, dass es außerdem, und das fand ich echt ganz interessant, es gibt einen dezidierten zweiten Custom-Chip, der in der Konsole arbeitet und der nur dafür zuständig ist, im Hintergrund Down- und Upload zu regulieren. Upload im Sinne von, wenn du über den Share-Button ein Video hochlädst, werden wir nachher noch drauf eingehen. Download, was nämlich jetzt der nächste Punkt quasi ist, da werden wir später auch nochmal genauer drauf eingehen, Download, der im Hintergrund erfolgen kann. Und zwar auch wenn, und das ist jetzt quasi der Übergang zu dem, was wir eben gerade gesagt haben, auch wenn sie im Ruhezustand ist. Das finde ich eigentlich noch ein bisschen erwähnenswerter und cooler. Das heißt also, wenn die Konsole im Ruhezustand ist, kann nebenher ein Spiel runtergeladen werden. Du kannst die Konsole also quasi fast ausmachen, weggehen oder sie quasi über Nacht auch so laufen lassen, weil sie quasi im Standby ist und kannst aber trotzdem parallel das Spiel runterladen. Ja. Oder und Updates, das finde ich echt sehr cool. Oder Updates installieren und so weiter. Genau, solche Sachen. Und das ist wirklich praktisch und zusätzlich nebenher einfach auch noch, ist es nämlich auch so, dieser Chip, der eben für Up- und Download zuständig ist, der sorgt auch dafür, dass wenn du dir ein Spiel kaufst, du erstmal nur einen Bruchteil des Spiels runterlädst, was quasi die Grundvoraussetzungen, die ersten Levels sind, dann kannst du anfangen direkt zu spielen, nach geringer Zeit, weil es nur ein kleiner Download ist und parallel im Hintergrund wird der Rest des Spiels geladen und installiert, damit du einfach dann von dem Punkt aus weiterspielen kannst. Das ist eine Sache, die jetzt nicht absolut komplett neu ist. Bei Diablo 3 zum Beispiel ging das auch schon. Das bedeutet quasi eine Art Stream-Spielen. Du kriegst erst ein paar Level runtergeladen und während du die spielst, wird der Rest runtergeladen. Ist aber eine extrem coole Funktion, muss ich sagen. Also das hat mir auch sehr gefallen. Also dieses ganze Ruhezustand, nebenher Downloaden, allgemein eigenen Chip, der die Downloads regelt, fand ich gerade von der technischen Seite aus, aber auch einfach für als Spieler so, super spannend auf jeden Fall. Und ja. Also ich auch und vor allem in Verbindung mit dem Share-Button halt, also die Uploads von Videos oder Screenshots wird dann auch darüber laufen. Du klickst einmal drauf, lädst hoch und spielst in der Zwischenzeit weiter, während das Video hochgeladen wird. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass es möglich sein wird, sage ich jetzt mal, Videos hochzuladen, wobei das dann immer, je nachdem, welches Spiel du gespielt hast, zum Beispiel bei FIFA hast du seit, glaube ich, 2 oder 3 Tagen die Möglichkeit, Tore hochzuladen auf die EA-Seite. Aber da ist es zum Beispiel so, wenn ich halt gerade das Video hochlade, kann ich halt im Spiel und auf der Konsole dann nichts anderes machen. ist halt, ja. Er lädt halt gerade hoch. Dementsprechend, wenn sie schon diesen Share-Button mit reinbauen und du sogar wirklich ein paar Minuten Gameplay-Stipsel hochladen willst, was ja auch eine Zeit lang dauern kann, ist das auf jeden Fall notwendig, dass du das im Hintergrund machen kannst, weil sag ich mal, Full-HD-Video hochladen, 3 Minuten Gameplay, je nachdem, welche Leitung du hast, das kann schon ein paar Minütchen dauern. Also auf jeden Fall. Und die möchtest du dann nicht zwangspausieren müssen, nur weil du deinen Freunden irgendeinen coolen Bosskampf oder so zeigen möchtest. Ja, schon. Das ist echt eine ganz coole Sache. Und das ist aber auch wieder so ein Punkt, der dann irgendwie für das alles wieder so ein bisschen die Krux der Sache ist. Es geht letztendlich bei vielen Features, die die Konsole hat, eben um deine Internetverbindung. Das wird quasi noch wieder so ein externes Problem sein, das es geben könnte. Wenn die Internetverbindung nicht schnell genug ist, dann sind viele dieser Features für dich gar nicht so wahnsinnig nützlich, weil du gewisse Dinge einfach nebenher sowieso nicht nutzen kannst. Und das ist quasi auch der nächste Punkt, also das, was wir ja schon gesagt haben, durchgehend wird Video aufgezeichnet, dass du dann auswählen kannst per Share-Button und zusammenschneiden kannst. Kannst auch direkt hochladen. Du kannst aber auch, und das ist eigentlich der coolere Teil daran, du kannst auch quasi mit dem Share-Button dein Gameplay quasi, das du gerade hast, live zu deinen Freunden streamen, für alle, die es sehen wollen. Ja. Also quasi der Spectator-Mode in dem Sinne. Jemand kann einfach dir parallel beim Spielen um die Schulter gucken. Und das ist ein extrem cooles Feature. Und das ist eigentlich sogar mit das Coolste an der ganzen Sache, fand ich so. Vor allem auch, was sich daraus ergibt, nämlich, und das ist quasi der nächste Punkt, es kann, soll sogar möglich sein, in das Spiel deines Kumpels, das du dir gerade anguckst, einzusteigen. Das heißt, du kannst quasi deinen Controller zur Hand nehmen, dein Kumpel sagt, okay, ich gebe das jetzt ab, dann übernimmst du mit deinem Controller eine Spieleszene, sagen wir zum Beispiel, er bekämpft einen Boss, den du schon kennst, mit dem du ein bisschen besser umgehen kannst, er kriegt ihn nicht hin und du quasi spielst für ihn diese kleine Sektion des Spiels, in dem du den Boss für ihn besiegst. Extrem cool, muss ich sagen, wirklich extrem cool. Da war ich echt begeistert von. Aber das ist natürlich so eine Sache, da ist es wirklich wichtig, dass du eine gute Internetverbindung hast, weil das wirklich reines Gameplay, Streamen und Controller-Input möglichst schnell irgendwie, und gerade sowas wird ja für Beat'em-Ups oder sowas interessant sein. Und gerade da kommt es ja auf wirklich schnelle, ne, Reaktionen, ja, an. Und da bin ich echt gespannt, ob das nachher wirklich so funktioniert, wie sie es advertisen. Also es sieht extrem cool aus. Extrem, also die cool. Möglichkeiten, die man sich da vorstellen könnte, die auch, also haben sie auch gesagt, Entwickler können auch mit diesem Feature arbeiten. Also wirklich dann auch überlegen, ob man dann, weiß nicht, also anstatt dann sozusagen einen NPC zu summonen, zum Beispiel, der dir hilft, könntest du vielleicht auch einen Spieler einfach summonen. Also einen deiner Kumpels einfach als, weiß nicht, als Beast oder so beschwören für ein paar Minuten, der dann dir dann irgendwie in einem Level hilft oder sowas. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, um auch dieses eigentlich soziale Feature sozusagen in die Spielentwicklung mit reinzutun, was ich dann auch extrem spannend finde. Ja, es würde auch podcast-technisch, also ich habe zum ersten Mal gedacht, ich so, oh mein Gott, Leute können sehen, wie wir zusammen zocken, das wäre ja total awesome. Ja, schon. Das habe ich auch schon gedacht, ja. Wäre mega interessant auf jeden Fall. Vor allem auch so eine Sache, also ich finde auch wir sind ja beide so mega Koop-Freunde und Koop-Fans. Ich finde Koop immer geil und das ist halt so eine Möglichkeit, um Koop für Entwickler gerade in einer Light-Version sehr einfach zu machen. Ja, also natürlich, es wäre kein richtiges Koop, wurde von Anfang an, aber zumindest ist es vielleicht auch für Spiele interessant. Also ich weiß nicht, aus meiner persönlichen Erfahrung, jemand, der auch öfter mal mit Kumpels, sage ich jetzt einfach mal, auf Xbox Live einfach im Cross-Chat hängt, während jeder sein eigenes Spiel spielt. Es ist ganz cool, immer dann zu hören, was der andere gerade so macht. Aber es wäre irgendwas anderes, wenn er sagt, oh mein Gott, da steht gerade dieser fette Boss vor mir. Und ich denke mir dann einfach, ja cool, aber ich sehe trotzdem nichts gerade irgendwie. Ich könnte einfach auf Pause drücken, kurz rüber gucken, was er gerade so tut, wie dieser Boss aussieht, wie er ihn bekämpft. Ich meine, ist alles gimmicky, braucht im Endeffekt eigentlich niemand, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn ich das könnte. Ich finde es, klar, du hast recht, es ist nichts spielentscheidend, es ist nichts, was wirklich wichtig ist, keiner braucht es wirklich, aber ich finde die Idee auch mega cool. Also ich bin auch so jemand, der auch gerne anderen Leuten beim Spielen zuguckt, also zumindest wenn ich persönlichen Bezug habe. Ich setze mich gerne hin und würde mich gerne auch hinsetzen und sagen, hey, ne, ich sitze auch öfter mal neben dir, wenn du einfach zockst, aber weil es cool ist, einfach nebenher so ein bisschen was von einem Spiel, das man vielleicht selbst noch spielen will, aber noch nicht gespielt hat, einfach mal nebenher so ein paar Eindrücke zu sammeln. Finde ich schon echt mega cool. Und wie gesagt, diese nette Idee, die bei mir da so entsteht, dass es halt, auch wenn Spiele eigentlich nicht Koop geeignet sind, man Mini-Elemente von Koop einbauen kann. Ja. Und zwar auf eine so einfache Art und Weise, dass es keine zusätzliche große Arbeit ist. Zum Beispiel, das hat er auch gesagt, dass einfach Leute parallel den Controller in der Hand haben können und dich minimal unterstützen können, während sie dir zugucken. Zum Beispiel, dass sie dir, wenn die Entwickler das wollen, bauen sie das Feature ein, dass jemand aus deiner Freundesliste dir, wenn er dir gerade zuguckt und einen Controller in der Hand hat, dir einen Heiltrank geben kann, wenn du kurz vorm Sterben bist. Das ist jetzt einfach nur so eine Grundidee, die der Mark Cerny auch selbst genannt hat, aber allein die fand ich schon cool, wo ich gedacht habe, du siehst quasi, du guckst deinem Kumpel zu und der ist plötzlich in Bedrängnis und dann ist es ja oft mal so, ne? Dann findet man die Taste für den Heiltrank nicht oder ist ein bisschen zu spät dran, weil man die Healthbar nicht genau im Blickwinkel hat und so. Weil alles durcheinander geht, ist halt einfach super cool, dass man kurz einschreiten kann, weißt du? Oder sagen wir mal, in der Sekunde, wo man, ne, es gibt ja sowas wie Borderlands oder auch andere Spiele, die dir immer noch die Möglichkeit geben, doch noch irgendwie, ne, wieder aufzustehen, ja, nachdem du eigentlich schon fast gestorben bist, so eine Last Chance quasi. In dem Moment einfach helfend einzugreifen, weißt du, und sagen zu können, okay, ich guck dir zu und ich kann einfach einen kurzen Moment nur eine kleine Hilfestellung geben. Und das sind einfach nur so Kleinigkeiten, das sind nur Gimmicks, aber das führt zu so einer viel stärkeren Verbindung einfach von jemandem, der einfach nur zuguckt und zu jemandem, der wirklich auch einen leichten Einfluss darauf hat, so, weißt du? Ein bisschen wie so ein Fahrlehrer. Das ist irgendwie etwas blöder Vergleich auch, aber eigentlich ganz passend, der einfach daneben sitzt quasi und kurz nur eingreifen kann, so ganz leicht helfend irgendwie unter die Arme greifen kann, wenn du halt mal im Bedrängnis bist. Ich finde es auch, also ich finde die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, finde ich ziemlich cool. Also muss man jetzt gespannt sein letztendlich, was dabei rauskommt, ja, wirklich. Aber ja, trotzdem war das ganz cool. Und dann gab es natürlich aber auch noch diesen kleinen, netten Aufreger, für mich zumindest, der natürlich mit diesem ganzen Spectator und du lädst nebenher Sachen hoch und ne, du bist viel mehr, ja, integriert in die Community, ja, die damit gekommen ist. Und zwar nämlich, als dann so am Ende nochmal nebenher erwähnt wurde, es kann so weit gehen quasi, dass du Spiele gar nicht mehr selbst runterladen musst, sondern dass du die Konsole ausmachst, am nächsten Morgen anmachst und dann stellst du fest, dass die Konsole für dich selbst ein Spiel runtergeladen hat und dass du es nur noch kaufen musst, weil das Spiel eben aufgrund deiner... Ne? Das System, also die Konsole, die guckt, ja, sich ja sozusagen an, was du ungefähr magst, also wie du im System browsst, welchen PlayStation Network oder im Store, und erstellt sozusagen ein Profil von dir, was dir gefallen könnte. Also sozusagen Werbung, nicht nur Werbung, sondern auch wirklich so, ja, ich habe hier dieses Spiel runtergeladen, weil ich denke, es könnte dir gefallen. Nach du musst es nur, ja, du musst nur noch auf den Buy-Button drücken, dann kannst du sofort spielen, weil alles schon vorbereitet ist. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die das in Ordnung finden. Ja. Irgendwie habe ich gleich als erstes bei mir gleich alle Alarmglocken angegangen. Ja, das ist nicht nur so bei dir so. Also, ja. Es ist auch lustig, natürlich, wenn du auf, sag ich jetzt mal, nach der Präsentation auf Medien guckst, dass die sich jetzt nicht nur mit Spielen beschäftigen, sondern halt ganz normal, also ganz normale Massenmedien halt. Mhm. Natürlich auch in Deutschland, die Angst vor der Datenkrake ist wahrscheinlich in Deutschland im Gegensatz zu Amerika besonders hoch. Also ich glaube, die Amerikaner, glaube ich, stört das gar nicht so sehr. Ich meine, auch ihr Umgang mit Facebook und so weiter sind ganz andere als bei uns. Ja. Bei uns ist natürlich so, ein System, das uns sozusagen in Anführungszeichen ausspioniert, ist halt, immer ein Problem. Ich meine, Sie haben es nur kurz erwähnt. Ich gehe einfach mal davon aus, zumindest hoffe ich das, dass man das auch in der Hinsicht personalisieren kann, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Ich meine, letztendlich glaube ich auch nicht, dass sie das automatisch machen. Also, dass sie da nicht um Erlaubnis fragen, weil es ist ja auch immerhin auch noch dein HDD-Space, den du da irgendwie hast. Und, einfach große Spiele, 20 GB im 100 geladen, hat wieder 20 GB weniger. Ich gehe immer davon aus, dass du mindestens 500 GB Speicherplatz hast. Aber trotzdem ist das, glaube ich, sind solche Sachen, da sollten sie auf jeden Fall vorsichtig sein. Wenn sie das wirklich als Zwangsfeature reinnehmen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da viele einfach sagen, nö. Ja, also was heißt als Zwangsfeature auch allein schon nur es reinnehmen als Feature, aber nicht die Option geben, es zu deaktivieren, was, ne, das muss ja nicht mal böse Absicht sein, sondern einfach nur, wir haben das Feature halt drin und wir haben nicht drüber nachgedacht, ob das vielleicht jemand nicht möchte. Zumindest kann man sich im Nachhinein so rausreden, selbst wenn es ein Zwangsfeature war, aber ich glaube halt auch, dass das, also für mich persönlich, ne, also selbst zugeschnittene Werbung finde ich immer schon schwierig so. Also grundlegend ist natürlich richtig, sie haben auch dann davon gesprochen, dass du einfach darüber informiert wirst, wenn ein Kumpel von dir oder zwei Kumpels von dir haben ein Spiel gekauft, dann informiert dich darüber, hey, zwei Kumpels von dir spielen das, vielleicht ist das was ihr gemeinsam spielen wollt. Das sind halt so Sachen. Letztendlich sowas Ähnliches ist ja mittlerweile schon da. Ich meine, es ist nicht so, dass die Konsole mir jetzt sagt, der und der Kumpel spielt gerade dieses Spiel, aber zum Beispiel, wenn mich das halt gerade interessiert, was meine Freunde machen, dann klicke ich halt kurz auf Freunde und gucke halt, was sie gerade machen. Oder halt, ich starte ein Spiel, was ein Kumpel von mir auch gerade spielt, dann kriege ich die Nachricht, der und der spielt auch gerade dieses Spiel. So nach dem Motto, wenn ihr Multiplayer zocken wollt, kannst du ihn einfach anschreiben. Ich meine, sowas damit habe ich ja kein Problem. Ich meine, dafür ist mittlerweile halt auch dieses ganze Xbox Live, PSN. Ich meine, selbst Steam ist ja auch so. Wenn ich auf Steam online bin und meine Freunde auch, dann sehe ich auch, was sie machen. Ja, auf jeden Fall. Damit habe ich jetzt auch, wie gesagt, gar nicht so ein großes Problem. Also mir geht's dann wirklich dann eher so. Diese personalisierte Werbung stört mich auch schon ein Stück weit, aber das ist etwas, womit man sich quasi abgefunden hat. Aber ja, das klang schon so, als ob das darüber hinausgehen könnte. So, er hat immer gesagt, man kann das machen. Er hat nie gesagt, man muss. Was er natürlich auch nie gesagt hätte, selbst wenn es Zwangsfeature wäre. Aber es macht alles so den Eindruck, als ob man es wahrscheinlich auch einfach ignorieren kann, wenn man nicht will. Ja, bleibt jetzt mal abzuwarten, wie das genau aussieht. So, dieses ganze Datenphishing irgendwie so. Das, ja, vielleicht sind wir Deutschen auch einfach nur mal wieder mit unserer Meckermentalität einfach unzufrieden mit und wollen das nicht und wollen Privatsphäre haben. Aber ich als Deutscher bin auch tatsächlich irgendwie auch einer von denen, der sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, keine Ahnung. Naja, mal abwarten. Aber das war so, das war das erste Mal, wo ich so, nicht das erste Mal, aber das war eins von diesen Punkten, wo ich gedacht habe, so, das geht schon wieder in eine Richtung, die mir eigentlich wiederum nicht gefällt, muss ich sagen. Ja, und dann war Mark Cerneys Teil auch schon vorbei. Der nächste kam. Wir sind jetzt mittlerweile ungefähr bei, wo waren wir denn da? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr? Ich glaube halbe Stunde, weil ich glaube bei Geiger haben sie ja noch ein bisschen geredet. Dann. Ja, richtig, genau, stimmt. Dreiviertel Stunde war, glaube ich, dann wirklich, da kamen dann die Entwickler. Ja. Und genau, dann kam der CEO von Gaikai, nämlich Dave Perry. Gaikai wurde ja offiziell von Sony gekauft komplett und gehört jetzt zur großen Sony-Familie quasi und arbeitet also entsprechend exklusiv mit Sony zusammen, auch an der PlayStation 4, und der hat halt, der hat auch nochmal gesagt quasi, der hat hauptsächlich über das PlayStation Network geredet, was ja auch Sinn macht, also Gaikai als Firma quasi ist an der Weiterentwicklung des PlayStation Networks beteiligt und der hat halt einiges darüber gesagt, du kannst ja mal so grob kurz mal überfliegen, was da so war, ich weiß gar nicht, waren da richtig interessante Sachen drin, ein paar Sachen waren ganz lustig. Also was er gesagt hat, ist zum Beispiel, dass du über Gaikai, also über die Gaikai-Technologie soll es halt möglich sein, dass du, wenn du halt im PlayStation Store bist und angenommen, da ist die komplette PS4-Library drin und es gibt halt die Möglichkeit, einfach jedes Spiel sofort über Gaikai sozusagen als Demo anzufangen zu spielen. Also wird halt einfach auf deine Konsole gestreamt. Er war halt der Meinung, ihre Philosophie ist, jeder soll jedes Spiel ausprobieren können. Wenn er es mag, dann teilen. Und wenn du es richtig magst, also wenn du es, wie er gesagt hat, if you fall in love with that game, buy it. Ja. Also nach Motto Demos für alle Spiele. Immer verfügbar über Gaikai Stream Service, ohne große Ladezeiten, weil du es auch nicht irgendwie downloaden musst, sondern weil es halt gestreamt wird. Und vor allem auch ohne große Beschränkungen, so wie es klingt. Ne? Also Gaikai ist ja wirklich einfach volles Game Stream. Also du kannst tatsächlich das volle Spiel spielen, ohne Einschränkungen. Ja. So wie es klingt. Also ja. Dann natürlich war auch vielleicht auch nicht überraschend, dann gesagt, es gibt auf jeden Fall Kooperationen mit Social Media Seiten wie Facebook oder Ustream. Das mit Ustream ist natürlich vielleicht für die interessant, die gerne streamen oder eben Let's Plays machen oder so. Also du kannst halt sozusagen broadcasten, also richtig nicht nur sozusagen das, was der Share-Button macht, nämlich wahrscheinlich nur in Verbindung mit deinen Freunden, sondern wirklich über Ustream dann deine, also das, was du gerade spielst, richtig an die Öffentlichkeit zeigen, übertragen. Was sie dann auch noch gesagt haben, Remote Play. Ja, stimmt. Remote Play, das war nochmal so einer der größeren Punkte, Ja, also wie vielleicht zu erwarten war, im Mittelpunkt von Remote Play steht die PlayStation Vita. Wir haben jetzt schon oft darüber geredet, dass es mit der Vita nicht so gut läuft. Und ich glaube natürlich, dass mit der Verbindung der Vita, also dass du die Vita sozusagen wie bei der Wii U als Controller benutzen kannst, dass du das Spiel auch in dem Moment, in dem du vielleicht in dem der Fernseher vielleicht besetzt ist, direkt auf die Vita streamen kannst oder dass du auch der Vita weiterspielen kannst, zeigt eigentlich nur, dass sozusagen die Vita mehr oder weniger den Wii U Controller memen soll. Nicht, dass es etwas völlig Neues ist. Ich meine, auch die PSP konnte schon ein paar PS3-Spiele, also remote steuern oder beziehungsweise auf der PSP steuern. Ich glaube, Leer war eines der Spiele. Es gab nicht so viele, aber es war auf jeden Fall damals schon möglich über Wi-Fi. Mhm. Soll also auch wieder gestreamt werden. Sie haben natürlich wieder hervorgehoben, dass sich der 5 Zoll OLED-Bildschirm der Vita sich natürlich extrem dafür anbietet. Super gut eignet, ja klar. Das Ziel soll es sein, dass jedes PS4-Spiel diese Möglichkeit haben wird. Mhm. Dass sie auch gesagt haben, dass die Technik so funktionieren soll, dass die PS4 als Server dient und die Vita dann sozusagen als Client mehr oder weniger mitwirken soll. Ja. Genau. Aber so wie ich das verstanden habe, soll das dann, also die PS Vita steht im Mittelpunkt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt gesagt haben, ob das auch mit Sony Tablets oder so funktioniert, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Sie haben gesagt, also das ist das Problem, also ich glaube, du bist ja nicht ganz sicher, weil es ein bisschen verwirrend war. Also sie haben die Vita in Vordergrund gestellt, gesagt, mit der wird das möglich sein, und sie haben aber immer wieder auch gesagt, es wird aber auch andere Möglichkeiten mit anderen Devices geben, wie Smartphones und Tablets, genau. Also sie haben die spezifisch angesprochen, sie haben auch gesagt, dass es da Möglichkeiten geben wird, aber sie haben nichts dazu gesagt, was die Möglichkeiten sind. Und als es dann ums Spielen, also um dieses Remote Play in dem Sinne ging, dass du halt eben, ne, die PS4 als Stream-Server benutzt und die PS Vita wirklich nur als Client sich dranhängt und quasi nur das Bild empfängt, beziehungsweise halt den Controller-Input zurücksendet. Da haben sie dann wirklich nur von der PS Vita geredet und von nichts anderem mehr. Also ist nicht so ganz klar geworden, was es für die anderen Devices bedeutet. Ob es tatsächlich auch, ich meine, eigentlich wäre die Möglichkeit völlig unsinnig zu sagen, du streamst jetzt sowas wie zum Beispiel Killzone auf dein Smartphone. Also ich meine, du hast keinerlei, auch nur ansatzweise die Steuerungsmöglichkeiten, die du bräuchtest, um das irgendwie sinnvoll zu spielen. Von daher bezweifle ich, dass sie das vorhaben, aber irgendwie wird es wohl möglich sein. Ich denke dann eher an solche Sachen, wo wir nachher auch noch drauf eingehen, beziehungsweise das wir nachher wahrscheinlich eher so erwähnen. Es wurde ja auch noch über Kooperation mit anderen anderen Sachen geredet, mit zum Beispiel Netflix ja. und Amazon Video on Demand und die eigenen Music und Videoplay von Sony und von PlayStation fürs PSN Network selbst und so. Das wäre dann vielleicht eher so eine Sache, ne, dass man quasi sich sein Tablet mitnimmt und quasi, wenn man gerade über Netflix einen Film guckt oder über Hulu zum Beispiel, wird es auch geben, eine Serie guckt, ne, das Wohnzimmer wird wieder belagert, dann schnappst du halt dein Tablet, lässt es von der Konsole auf dein Ding streamen. Könnte man jetzt auch mit einer normalen App übers Tablet auch machen. Ist so wahrscheinlich auch noch nicht mal viel leichter, aber die Möglichkeit wird es geben. Also das ist jetzt das, was mir irgendwie realistischer und sinnvoller erscheint jetzt. Aber das muss man einfach abwarten, genau. Ja, da müssen wir mal gucken. Und eigentlich der letzte wirklich sehr wichtige Punkt, der so ein bisschen so nebenbei auch in einem Satz erwähnt wurde, ist, also im Wortlaut hat er gesagt, dass viele PS3-Spiele nicht mit der PS4 kompatibel werden. De facto keine Abwärtskompatibilität. Richtig. Wie eigentlich zu erwarten war, da ja die PS4, dadurch, dass sie natürlich eine ganz andere Architektur hat, wie die PS3, einfach, Das ist einfach wahrscheinlich auch selbst technisch wäre, nicht möglich ist. Ja, nicht möglich wäre. Es, Gaikai, also, oder Sony hat aber auf jeden Fall den Plan, dass in Zukunft über Gaikai, die komplette PlayStation Library, also über PlayStation 1, 2, 3 und 4, über den Gaikai Cloud Service oder den PlayStation Cloud Service verfügbar ist. Mhm. Also wie gesagt, sie haben gesagt, sie planen es. Das bedeutet, noch steht gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, was Sony hat, die komplette PlayStation Library auf der PlayStation 4 über Gaikai verfügbar zu machen. Das deckt sich natürlich auch mit den Gerüchten, die auch schon davor kamen, dass eben Gaikai, dass Sony über Gaikai die ganze PlayStation in Anführungszeichen abwärtskompatibel macht. Mhm. Muss man schauen, wie das wird. Letztendlich natürlich wäre das auf jeden Fall eine Bereicherung. Natürlich müsstest du wahrscheinlich für jedes Spiel neu zahlen, aber letztendlich, wenn ich wirklich die komplette Library von der PS1, von der PS2, von der PS3 zur Verfügung hätte, um die Spiele auch zu kaufen und wieder zu spielen, würde ich das auf jeden Fall auch willkommen heißen. Ist nicht so, dass ich jedes PS2 oder PS1 Spiel der damaligen Zeit gespielt habe. Von daher wäre das auf jeden Fall wünschenswert, wenn ich das Ganze zumindest auch digital alles erwerben könnte. Ich meine, momentan zum Beispiel auf der PS3, es gibt eine große Auswahl von PS1 Classics, aber zum Beispiel was PS2 Spiele angeht, jetzt mal abgesehen von HD Collections, ist da nicht so viel. Also ich glaube, du findest da vielleicht nur 50 Titel aus der riesigen PS2 Library im Store und dementsprechend wäre das auch ganz toll, wenn ich auf der PS4 irgendwie noch an alte PS2 Spiele rankommen könnte, ohne sie jetzt zu kaufen und auf der PS2 zu spielen. Ja, vor allem ist es ja auch für Sony ein relativ, sagen wir mal, einfacher Weg vergleichsweise. Und weil wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft. Also. Ja gut, davon abgesehen, sonst würden sie es nicht machen. Also Geld verdienen, wenn du wirklich für jeden Titel wieder neu bezahlen musst. Ich meine, klar, das werden keine Vollpreistitel im Sinne von 50, 60 Euro sein, aber die werden da trotzdem 10 dafür verlangen, mindestens, für so manches Spiel. Und ich meine, wie es sich lohnt, zeigt zum Beispiel Final Fantasy 7. Da zahlst du auch noch 10 dafür für den PS-Store, aber ist immer eines der beliebtesten Titel im PS-Store, zu Recht auch. Und ich meine, selbst für ein Zehner für Final Fantasy VII würde ich jederzeit nochmal ausgeben. Also ja, natürlich. Es gibt auch einfach genug Spiele, die das so in dem Sinne quasi einfach auch verdient haben. Klar, das ist auch so. Also ich glaube, die Sache ist einfach die, dass es für Sony relativ einfach ist, das so zu machen. Du musst es in dem Sinne nicht porten, du musst es nicht irgendwie, weißt du, also ich meine, du musst dir ja Gedanken machen, wenn du so ein über den digitalen Store anbieten willst, ein PS2-Spiel für die PS3 oder die PS4, musst du das Spiel trotzdem überarbeiten. Ja. Da muss ich nochmal jemand ransetzen. Du kannst das nicht einfach, ne, sagen, okay, wir digitalisieren das und schmeißen es raus. So funktioniert es halt einfach nicht. Und mit Gaikai hast du natürlich das Problem quasi nicht. Also wenn der Server die jeweilige Konsole emuliert und das Spiel darüber streamt, dann ist das ja völlig latterateng. Das ist ja ruckzuck gemacht in dem Sinne. Also verhältnismäßig geht's schnell und wesentlich einfacher, das so zu machen. Und man erreicht halt eine relativ breite Masse. Und das zusätzlich, ne, irgendwie, was jetzt zum Beispiel im Fall von HD Collection, die dann vielleicht eben auch als physische Kopie auf dem Markt erscheint und so ein Kram, die Sachen hat man auch alles nicht, ist alles rein digital, ist natürlich für Sony einfach auch ein netter, einfacher Weg quasi, um nochmal Geld zu verdienen an Properties, die sie eh noch rumliegen haben. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die da auch durchaus Interesse dran haben, also wie du auch schon gesagt hast, ne, also. Ja. Genug Leute würden sich auch nicht darüber beschweren, nochmal einen Zehner bezahlen zu können für Final Fantasy VII, um es nochmal zu spielen, irgendwie auf der PS4 dann. Von daher denke ich, wird das dann auch, ich nehme an, das wird genug finanzielle Druckkraft haben, dass da auch durchaus wirklich ein Interesse besteht, das dann auch halbwegs schnell umzusetzen. So. Aber auch dazu haben sie halt noch nichts gesagt, also das ist sowieso auch noch offen. Also wir gehen stark davon aus, dass man dafür den ganzen Spaß dann noch bezahlen muss und soll und kann, auch wenn man es schon besitzt. Letztendlich, was sie auch beim PSN gar nicht erwähnt haben, ist, wird das PSN weiterhin kostenlos sein? Also im Gegensatz zu Xbox Live Gold, ich meine letztendlich, du hast ja jetzt auch auf der PlayStation Plus, aber trotzdem geben sie nicht so weit wie Microsoft, dass sie sagen, Online-Play brauchst du immer das Abonnement. Dazu haben sie noch gar nichts gesagt, wie wird das mit PlayStation Plus weitergehen und so weiter. Auch da muss man noch abwarten. Sowieso auch allgemein die Frage, sie haben natürlich schon so vor, sagen wir jetzt mal, ne, so die ersten Bilder vom neuen PlayStation Network gezeigt. Trotzdem immer noch die Frage, wie gut es nachher funktioniert, wie wird es nachher letztendlich final aussehen und ja. So ein Kram. Das sind ja auch alles noch so Fragen, die dann für die meisten Leute auch nochmal relevant werden. Also ich meine, wir haben ja auch schon mal, ne, auch in der Nacht schon, als wir den Stream gesehen haben, drüber geredet. Es gibt ja auch einfach genug Leute, die damals einfach auch, ne, nicht wirklich überzeugt vom PSN waren und lieber das Xbox Live genutzt haben und allein auch deswegen schon eher mit der Xbox gespielt haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein letztendlicher Kaufgrund. Also da muss man einfach nochmal abwarten, was überhaupt aus dem PSN dann in Zukunft wird und wie das dann letztendlich aussehen wird und sich auch benutzen lässt, wie gut das funktioniert. Genau. Ja, und dann sind wir quasi mit dem eigentlichen Sony-Teil schon fast durch. Also, was heißt fast durch? Wir sind mehr oder minder durch. Dreiviertel Stunde sind wir jetzt ungefähr. Und dann wurde von dem Dave Perry der nächste Speaker quasi angekündigt. Und das war der, was war denn das nochmal? War das der Chef von Gorilla? Das war der Chef von Worldwide Studios. Also richtig, Worldwide Studios kam, genau. Genau, Worldwide Studios, ich habe den Namen von dem Typ wieder vergessen. Jedenfalls, ich habe es auch vergessen. Jedenfalls, Worldwide Studios umfassen alle First-Party-Studios von Sony. Da kam dann als erster Vertreter Guerrilla Games, die dann, ja, Spiele vorgestellt haben. Killzone Shadowfall. Richtig, und das war so das Spiel, wo ich gleich gedacht habe, das hätten sie zum Anfang zeigen sollen. Das hätten sie anstelle von Knack zeigen sollen als erstes Spiel, weil das tatsächlich, also das ist auch wieder so eine Sache, sie haben gesagt Live-Demo. Wir können das nicht bestätigen. Wir können oder das nicht bestätigen und bei Killzone möchte ich das auch gar nicht mehr bestätigen, nachdem was bei Killzone 2 auf der PlayStation 3 war. Es gibt jetzt richtig. Also die Debatte im Internet, wenn man sie jetzt verfolgt, da ist jetzt auch wieder, es könnte auch einfach schon einfach hochgeladenes Video sein, weil viele gemeint haben, sie haben es ja danach mit Share sofort hochgeladen, das war viel zu schnell und so weiter. Richtig, also es ist nicht so ganz klar. Also es hätte durchaus eine Live-Demo sein können. Es hätte auch, und wie die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, ne, sollte man sowas eher vorsichtig sein, auch wenn sie sagen, es ist eine Live-Demo, muss es das nicht unbedingt sein. Es hätte auch durchaus ne, vorgefertigtes Material gewesen sein können. Ja, aber andererseits sah es jetzt auch nicht so gut aus, dass du jetzt gedacht hättest, oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein, dass es so gut aussieht. Also, nee, überhaupt nicht. Also es war auf jeden Fall keine pre-rendered Sequenz oder so ein Kram. Das definitiv nicht. Also nur vielleicht vorher aufgezeigt, wenn man es live nicht spielen muss. Kann man nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es schon, also es war jetzt nicht das Beeindruckendste, was ich dann im Abend gesehen habe und auch nicht überhaupt allgemein das Beeindruckendste überhaupt, aber es sah extrem cool aus. Muss man jetzt mal sagen. Also ich also unabhängig jemand, davon, ob ja. Ich glaube, wir zwei sind nicht so gerade jetzt Fans von Killzone oder ich vor allem als von First Person allgemein, aber was bei mir bei der Präsentation am wichtigsten war, ist jetzt wirklich die Technik und da ist Killzone eigentlich ein gutes Beispiel, um das mal kurz darzustellen, was die PlayStation 4 eigentlich kann. Ja, definitiv. Und das war auch die einzige Demo am Abend, die man jetzt, die man gesehen hat in Spielszenen, die definitiv, also zumindest davon geht man auch, also sagen wir mal, es waren Live-Szenen, dann ist das wirklich auf einem Prototypen der PS4 wohl gelaufen. Also später kamen noch Watch Dogs, das werden wir schon noch ein bisschen ausführlich darüber reden, über Watch Dogs. Ja. Und da kam dann im Nachhinein, als dann der zuständige Mann von Ubisoft, der war danach nochmal, wir haben es über Game Trailers geguckt und da gab es auch nochmal so ein bisschen so eine Aftershow quasi, wo dann einzelne Leute aus der Presseabteilung, die da halt eben im Publikum saßen, einzelne Leute, die auf der Bühne waren, nochmal speziell im Game Trailers-Interview waren. Und da hat auch der zuständige Herr von Ubisoft gesagt, nein, das war kein Prototyp der PS4. Es wird auf der PS4 so ähnlich aussehen oder genauso aussehen, aber sie haben im Ubisoft Büro läuft das auf PS4, aber sie haben das auf dem aus PC, Sicherheitsgründen quasi haben sie es da auf dem PC gezeigt. Also die Demo, die sie da laufen hatten, lief auf einem PC, der zwar ungefähr dieselben, ne, Eckdaten hat wie die PS4 und es läuft auch bei ihm im Dings schon im Büro, wie Joel gerade schon gesagt hat, auf der PS4, aber an dem Abend lief es auf dem PC. Und das heißt also, der einzige Titel, der wirklich dann live quasi gespielt wurde auf einem Prototyp der PS4 potenziell, war dann wohl Killzone. Und entsprechend war das natürlich dann damit auch quasi das wichtigste Spiel, um PlayStation 4 zu präsentieren. Und also ich meine, ich bin sogar ein First-Person-Shooter, also jemand, der First-Person-Shooter ab und an durchaus gerne mal spielt. Klar habe ich Killzone noch nie gespielt. Ja, ich habe keine Konsole. Aber es sah auf jeden Fall cool aus. Also ohne Frage, was die Grafik anging, es war gut gepaced, gut getimed irgendwie, hatte genug beeindruckende Effekte und Explosionen und dieser Flug mit dem Hubschrauber und so ein Kram. Also es war sehr gut und cool inszeniert und sah auch wirklich grafisch einfach von der Technik her wirklich gut aus. Also jetzt nicht irgendwie so, dass du, ne, das war kein Riesen-Aha-Moment, es war nicht so, dass dir irgendwie die Augen ausgefallen sind, was auch nicht zu erwarten war. Werden wir wahrscheinlich später auch noch darüber reden, wie das überhaupt mit der nächsten Generation ist, von Konsolen im Vergleich zum PC gerade. Aber es war trotzdem auf jeden Fall, wo man gesagt hat, ja, so sieht Next-Generation-Grafik aus. Ja, so. Definitiv. Also es ist, glaube ich, wie alle erwartet haben, der große Sprung, also der von der PS2 zur PS3 ging, der war nicht zu erwarten. Also nee, und ich denke, jeder, also ich jetzt als Consolero, die Grafik ist auf jeden Fall auf aktuellem Niveau, vielleicht ein bisschen höher, ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall absolut ausreichend, sage ich jetzt mal, um als Next-Gen-Konsole gelten zu können. Und von daher, also mehr habe ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet und deswegen war ich jetzt auch, ich war jetzt weder jetzt awestruck, wie jetzt vielleicht bei der Präsentation von der PlayStation 3 vor 6-7 Jahren, aber ich war auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Ja, definitiv. Also bei mir war es ähnlich. Also es war einfach eine coole Präsentation. Man muss einfach sagen, das war echt gut gemacht. Ja, vor allem das hat auch relativ lange da. Ich glaube die Gameplay-Demo war mindestens 5 Minuten oder so. Ja, bestimmt. Also es war eine ziemlich lange Spielszene auch, ja, definitiv. Und ich fand es allgemein cool, dass man wirklich, wie wir das am Anfang auch schon gesagt haben, das war sehr, also es war letztendlich auch von der Zeit her eigentlich nicht so ein riesen Sony-Fokus, sondern es ging auch wirklich viel um Spiele. Ja. Und damit quasi natürlich bei Killzone geht es natürlich auch indirekt um Sony dabei, aber sie haben einfach viel Material präsentiert. Also dafür, dass man nicht mal die letztendlich Konsole gesehen hat auf der ganzen Präsentation. Worüber wir später vielleicht auch nochmal kurz reden. Richtig, genau. Aber man hat nicht mehr letztendlich die Konsole gesehen. Also sie haben die Konsole vorgestellt, ohne sie zu zeigen, was schon ein bisschen komisch war. Das war auch so der erste Kommentar, den wir irgendwie so... Ähnlich wie bei der Wii U halt. Da haben sie auch nur den Controller gezeigt. Aber ja. Richtig. Also letztendlich dafür, dass wir beide, glaube ich, stark davon ausgegangen sind, dass das eigentlich softwaremäßig gar nicht so viel gezeigt wird, weil das komplett für die E3 aufgehoben wird. Oder halt für haben spätere. Haben sie extrem viel Software gezeigt, haben sie, ja. Wir zwei saßen einfach nur da so, ja, und jetzt kommt noch der und der und die. Richtig, und dann es hieß auch am Anfang gleich the next couple of hours und wir haben schon gedacht, naja, wir haben eigentlich mit einer Stunde Präsentation der Hardware gerechnet und fertig. Und letztendlich war es 3/4 Stunde Hardware und 1 Stunde 15 Minuten Spiele und das war schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ich als Spieler war natürlich logischerweise begeistert, wir beide waren, glaube ich, als Spieler sehr begeistert. Auch wenn es komisch war, dass sie ihre Hardware nicht vorgestellt haben, aber in dem Moment war es dann auch so ein bisschen egal. Und da war Killzone wirklich ein cooler Einstieg. Also ich muss sagen, mir jetzt echt gut gefallen eigentlich. Ja, kann man nicht anders sagen. War eine coole Präsentation, definitiv. Ja. Genau, als nächstes kam dann Drive Club. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu so viel sagen kann. Also die Rennspiel-Fans unter euch, könnte das vielleicht gefallen? Also sie haben ja gesagt, sie legen den Fokus da auf dieses Club Racing, also auf Team Racing Together. Also hat jetzt dieser Typ von denen immer wieder so betont. Und er hat auch so betont, dass sie schon seit Ewigkeiten dran arbeiten, aber dass erst die PS4 es erst möglich gemacht hat, dass sie das verwirklichen können, mehr oder weniger. Ja. Sie arbeiten mit dem Who is Who in der Automobilbranche zusammen, haben auch anscheinend die Boliden, die im Spiel drin sind, wirklich bis ins kleinste Detail ins Spiel transferiert. Es soll aber auch, ehrlich gesagt, so ganz sicher, um was in dem Spiel geht, bin ich noch nicht, weil der Typ meinte dann so, ja, it's not about winning races und so weiter und ich so, was ist das Ziel eigentlich? Soll anscheinend aber jedenfalls dieses Gefühl von Fahren, vom Sitzen im Auto auf jeden Fall sehr stark beinhalten, deswegen auch anscheinend die dauerhafte Ego-Sicht. Also ich keine Ahnung, ob du die Kamera auch mal ändern kannst, aber er hat ja so betont, du steigst dann auch wirklich in dieses Auto und... Ja, du siehst, du stehst vor dem Auto, kannst drum rumrennen, kannst dich nach vorne beugen und ja... Für Autoliebhaber unter uns. Nicht unbedingt nur für Rennliebhaber, sondern einfach für Autoliebhaber. Inwiefern das sich jetzt sozusagen, weil das ja auch von Sony intern ist, sich dann mit dem wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich kommenden Gran Turismo 6 überschneidet, ist halt die Frage. Ich meine, Gran Turismo 6 ist ja auch dafür bekannt, besser gesagt, dass sie ja auch alles bis ins Detailgetreu irgendwie reinbauen, ob sei es jetzt Strecken oder auch eben auch Autos. Von daher muss man mal schauen, inwiefern das einen Platz findet zwischen Arcade-Racern und rein Simulation. Ja, schon, also vor allem, also ich glaube, das, was er extra mal betont hat, ich glaube, es geht wirklich um diesen Koop und diesen Gildengedanken quasi. Ja. Also ich meine, diese Clubs sind ja, das war ja auch wieder so eine Sache, ne? Das, was wir immer haben wollten und Clubs. Und das erste Spiel, habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, MMOs und Gilden sind oder Clans, die Clans bei Counter-Strike und so ein Kram. Das war genau das, wovon du gerade redest. Jetzt tu mal nicht so, als ob ihr das Rad neu erfunden hättet, weil ihr es geschafft habt, ne, ja, so kleine Clubs zu gründen, mit denen man rumfahren kann. Ich fand es ein bisschen übertrieben, persönlich. Die Spiele an sich sah ganz cool aus und was er, glaube ich, am meisten Fokus gerückt hat, war so dieses Challenge-mäßige quasi. Ne? Ja. Also du kannst für deinen Club, ne, du kannst sagen, okay, auf der und der Strecke, in der und der Entfernung habe ich die und die Zeit geschafft. Das haust du als Challenge raus an andere Clubs und die können versuchen quasi, dich dann zu überbieten und sich dafür dann anscheinend auch irgendwas zu verdienen. Wie das genau abläuft, hast du schon recht. Also so richtig 100% klar, wie das im Spiel dann letztendlich aussehen wird und was du die meiste Zeit tust, ob du wirklich nur Challenges fährst, ob es auch wirklich... Also er meint, es gibt auch organisierte Renn-Events über mehrere Tage mit hunderten von Clubs, die dann gegeneinander fahren und so ein Kram. Klingt alles echt ganz cool. Muss man jetzt halt mal abwarten, was da letztendlich draus wird. Also es sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, definitiv. Also nicht schlecht sah es nicht aus. Ich meine, das Auto sah schon ziemlich beeindruckend aus. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also das war auch wieder, ja, das also war für mich persönlich auch nicht so eine wahnsinnig interessante Präsentation. Ging, glaube ich, dann auch da eher ein bisschen um die Grafik vielleicht so für mich. Aber so vom Spielprinzip her klang das ganz, ganz cool auf jeden Fall. Also ja, muss man erstmal abwarten, was da letztendlich draus wird, denke ich. Genau. Und als drittes kam dann Sucker Punch. Richtig. Und das war wieder so eine Sache, das war auch das erste Spiel, was mich persönlich ein bisschen mehr interessiert hat. Wobei, ganz ehrlich, da war am Anfang gar nicht klar. Haben sie eigentlich Sucker Punch? Ach doch, sie haben Sucker Punch schon vorgestellt, ne? Ja. Beziehungsweise, ich glaube, der Typ stand schon davor. Der genau, also ich glaube, bevor klar war, was es sein sollte, haben sie schon angefangen, ein bisschen über das Spiel zu erzählen. Und da haben wir beide kurz gedacht, kommt nochmal Watch Dogs. War nicht Watch Dogs, ging aber so ein bisschen in dieselbe Richtung. Das war auch ganz lustig. Ich habe heute auch nochmal so ein bisschen, wir haben, wie gesagt, so ein bisschen einiges Feedback auch von Hörern gekriegt. Und heute Morgen habe ich auch nochmal mit einem kurz gequatscht. Und der meinte auch, naja, das, was eigentlich am auffälligsten war, weil das diese Einführung dieses Trailers quasi ein bisschen over the top war, und das war sie wirklich. Also, es war wirklich so, ne, wie er da reingekommen ist und irgendwie und Tränengas und wann, wo hört Sicherheit auf und wie erkaufen wir uns das alles und so ein Kram, fand ich ein bisschen übertrieben pathetisch. das Spiel aber, worauf wir jetzt kommen, klar, Sucker Punch, das war Infamous. Infamous Second Son heißt das. Das Spiel wiederum sah echt cool aus. Also das war wieder, also Infamous an sich fand ich immer super interessant und das Spiel sah echt ziemlich cool aus wieder. Ja. Das war jetzt wieder grafisch nicht so mega beeindruckend, aber einfach vom Gameplay her sah es sehr cool aus, fand ich. Ich meine, ich habe Infamous noch nicht gespielt, obwohl es auf meiner Platte liegt, aber ja, soll auf jeden Fall ein sehr gutes Open-World-Spiel sein und sieht auch, wie gesagt, sehr gut aus. Man hat jetzt natürlich noch nicht wirklich gesehen, was da, ich glaube, da Gameplay-Szenen waren gar nicht zu sehen, oder? Das war ein reiner... Nee, es war reiner Cinematic-Trailer. Ja, aber bleibt abzuhören. Also auf jeden Fall auch eine IP, mit der man rechnen konnte, genauso wie bei Killzone. Ich finde es irgendwie nur so, jetzt wo ich das gerade so sehe, ist so ein bisschen, was ist überraschend, aber bin so ein bisschen gestutzig, warum sowohl bei Killzone als auch bei Infamous sie nicht Killzone 4 genannt haben oder Infamous 3, sondern sich jetzt für einen Zweititel entschieden haben. Ja. Das wirkt so ein bisschen wie ein Spin-off, aber... Ganz ehrlich, da habe ich mir am Anfang schon Gedanken drüber gemacht und ich hatte so das Gefühl, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, weil das beides noch Übergangstitel sein werden, die vielleicht auch auf beiden Konsolen noch erscheinen. Das ist ja auch so eine Sache. Also es gab ja auch im Nachhinein gerade viele Leute, also zum Beispiel zu den drei Titeln, die wir bislang hatten, gab es keinerlei... Das wird exklusiv für das und das oder so sein. Da haben sie noch ehrlich gesagt, glaube ich, gar nichts gesagt. Oder ich meine, klar, Killzone war klar. Ich bin nicht sicher, bei den drei Spielen bin ich mir gar nicht sicher, ob die jetzt auch Übergangsziel sind. Bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eigentlich komplett auf der PS4 erscheinen. Echt? Weil war ich mir nicht so ganz sicher. Also vor allem bei den ersten zwei auf jeden Fall. Ich meine, wenn der Typ von Drive Club schon extra meint, das ist nur auf der PS4 möglich. Ja gut, stimmt. Wahrscheinlich wird es keine PS3-Version geben. Und für Killzone wahrscheinlich auch nicht, ja. Das war nur so mein erster Gedanke, den ich hatte, weil im Nachhinein recht viele Spiele kamen, was mich persönlich auch ein bisschen verwundert hat, die gesagt haben, wir kommen für PS3 und PS4 raus. Wobei ich glaube, die eher bei den First sind. Also ich glaube, Sony weiß schon, dass es besser ist, die neue Konsole zu pushen, wenn die First dann auch gar nicht mehr für die PS3 da groß was machen. Ja gut, das stimmt schon, ja. Also muss man jetzt mal abwarten. Ja. Also jetzt gerade Infamous, es gab ja 1 und 2. Warum das jetzt Second Son heißt, ja, kann natürlich auch durchaus sein, dass es einfach nur storytechnisch halt Sinn macht, weil sie es halt da ansiedeln. Ja. Also ich meine, außerdem für Infamous 1 zu 2 gab es auch keinen Megasprung. Ich kenne es halt auch Hintergrundstory und so weiter nicht, inwiefern das jetzt in der Verbindung zu Infamous 1 und 2, deswegen erlaube ich mir da jetzt gar kein großes Urteil darüber. Ja, klar. Aber auf jeden Fall, das war auch wieder eine der cooleren Spielepräsentationen, definitiv. Also, hat mir durchaus gefallen. Also, war atmosphärisch, war irgendwie cool gemacht, definitiv. Und da hatte man dann so die Einstimmung, okay, anscheinend kommt jetzt die nächste Stunde nur noch irgendwie Spielepräsentation. Ja. Mit einigen Überraschungen auch. was kam als nächstes? Was ist als nächstes? Als nächstes kam dann Andrew House zurück und hat dann was zu Indies erzählt. Ach ja, stimmt. Und zwar, dass Sony auch weiterhin Indie-Entwickler unterstützen möchte, in jeder wenigen Form, und dass sie sozusagen weiterhin auch Self-Publishing im PSN unterstützen werden und ja, bereitstellen wollen. Was so ein bisschen, was auch in der Nachbesprechung so ein bisschen erzählt wurde, dass es so ein bisschen untergegangen ist, weil es halt so in einem Satz erwähnt wurde. Ja, wir werden auch weiterhin Indie-Entwickler unterstützen im PlayStation Network. Ich glaube, das war der Typ von Bethesda, der dann gesagt hat, oder von Blizzard, ich weiß nicht mehr, gesagt hat, ja, sowas ist eigentlich, also Indie-Unterstützung auf Konsolen ist dahingehend sehr unterstützenswert, weil eben dadurch, dass jede Konsole genau gleich aufgebaut ist, es für einen Indie-Entwickler sehr viel einfacher ist, sozusagen ein Spiel für alle Systeme spielbereit zu machen. Also du musst halt nicht die Möglichkeiten, die jeder andere PC irgendwie hat, mit einberechnen, sondern es muss halt nur auf diesem einen System funktionieren, und wenn es auf dem System funktioniert, funktioniert es halt auf allen. Richtig, und damit hast du halt zwangsläufig gleich eine relativ große potenzielle Käuferschaft irgendwie, ja, auf jeden Fall. Das auch, ich fand auch. Sowieso allgemein, also ich muss auch sagen, diese ganze, überhaupt dieses PSN Self-Publishing. Was vom Prinzip her Self-Publishing bedeutet einfach nur, du musst Sony einen Abriss von dem schicken, was du hast, Teil des Codes, Teil des Spiels, die evaluieren das und im Zweifelsfall kannst du es einfach über PSN veröffentlichen oder sie unterstützen dich gegebenenfalls sogar. Also so, das hieß dann irgendwie so, glaube ich, in der ursprünglichen Pressemitteilung, das war nämlich auch noch so ein Ding, wir beiden dachten dann so, hey cool, Self-Publishing, noch nie was von gehört, anscheinend gibt es exklusiv für die PS4, Blödsinn, gibt es auch schon auf der PS3 seit einem Jahr ungefähr. Nur ehrlich gesagt habe ich das noch nie mitgekriegt, dass das überhaupt existiert. Das ist sowieso ein bisschen untergegangen, fand ich. Das war auch letztendlich in der Presse nicht so richtig groß vorhanden, leider. Keine Ahnung, vielleicht war es in der Indie-Szene wahrscheinlich wesentlich bekannter. Wir so als quasi Laien, aber Enthusiasten, ich hatte da noch nichts von gehört. Und letztendlich, wie gesagt, ne, du musst denen einiges an Material schicken und so wie in der Pressemitteilung damals 2012 gesagt wurde, die Besten der Besten, so ungefähr, im übertragenen Wortsinne, werden auch von Sony direkt unterstützt mit Geld, mit möglichen Verträgen und. Und Werbung und alles mögliche. Richtig, mit Werbung, allem drum und dran. Und das ist natürlich echt ganz interessant. Vor allem auch damals, als es rausgekommen ist, 2012, gab es dann auch einige Pressestimmen, die da schon was zu gesagt haben. Wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Es war nicht so eine Riesennachricht irgendwie. Aber die was gesagt haben, haben auch klipp und klar gesagt, naja, es ist ja für einen Indie-Entwickler vielleicht auch einfach relativ erstrebenswert, für die PlayStation das zu machen. Also zum einen, weil auf dem PC der Markt einfach ein bisschen überflutet ist und übersättigt eigentlich auch. Also ich meine, auf dem PC gibt so viele Indie-Titel. Und zum anderen, weil du halt einfach auf der PlayStation, wie du auch schon gesagt hast eben gerade, relativ einfach die Möglichkeit hast, mit relativ einfachen technischen Voraussetzungen super viele Leute zu erreichen. Ohne, dass du irgendwie dein Spiel irgendwie offen machen musst für tausende Variationen von Hardware, sondern ein System, einmal dieselbe Hardware für alle potenziellen Kunden und dann kannst du da verkaufen auf einem Markt, der indie-mäßig auch noch nicht so wahnsinnig überlaufen ist. Das ist gleich auch mit der Xbox, also von daher. Also vom Prinzip her, ja, genau. Da fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass da in die Richtung, dass es nochmal extra erwähnt wurde, wieder. Gab so viele Nebensätze, ja, die interessante Details beinhaltet haben, über die nichts mehr gesagt wurde, die aber so voll rausgestochen sind, wo man so sagt, so, aha, cool, Indie-Entwicklung, Unterstützung und bla bla bla, aber das war nur so ein Nebensatz, der erwähnt wurde. Und ich meine, das war dann halt auch der Übergang zum nächsten Spiel, nämlich den neuen Spiel von den Braid-Machern, nämlich The Witness. Ja. Ja. Ganz ehrlich, das war für mich eins dieser Mäh-Spiele irgendwie. Was ich super schade fand. Ich fand, da hat irgendwie die, also als er das vorgestellt hat, dieses Spiel, es soll kein normaler Puzzler sein und jedes Puzzle enthält irgendwie eine Idee und ist irgendwie total individuell und blabiblub. Was du dann irgendwie davon gesehen hast, habe ich das so, weiß nicht. Also es sieht auf jeden Fall schon, ja. Es sieht stilistisch cool aus. Ja. Es hat so, wie du ja sagst, so ein bisschen an Myster erinnert. Mich hat es sogar ein bisschen an so eine Minecraft-Welt so ein bisschen erinnert. Aber auch wenn wir das Gefühl haben, okay, es sind schon irgendwie ziemlich viele verschiedene Puzzle in der Art und Weise, dass verschiedene Effekte ausgelöst werden, aber irgendwie hast du aber das Gefühl, du löst dann doch immer das gleiche Puzzle. Ja, das war nämlich das größte Problem. Also zum einen war dieses, also er hat das ziemlich pompös vorgestellt, was jetzt ja an sich auch in Ordnung ist. Braid war ein Riesenerfolg. Braid war auch ein extrem cooles Spiel, von der Spielidee her. Nur hatte ich mir dadurch einfach ein bisschen mehr erhofft. Und als man dann das Spiel gesehen hat, wie gesagt, also grafisch, stilistisch so vom Art-Design war es cool. Aber es wirkte halt genauso, es wirkte ein bisschen wie Mist, Ego-Perspektive, und du klickst dich so ein bisschen durch die Landschaft oder läufst vielleicht auch, keine Ahnung, ist ja egal. Ich dachte gerade, es klingt wie Mist, also. sorry. Es klingt wie Myst. Also ja. Wir oder beziehungsweise, ne, die meisten Spieler werden das vielleicht auch können. So ja, dieses, Myst ja. ist klassischen Render-Adventure, die es damals gab. Ego-Perspektive, du klickst dich immer nur so leicht voran durch die Welt und suchst dann in den Bildschirmen, die du siehst, die du Ego-Perspektive mäßig einfach mit der Maus erkunden kannst. Ja. Gibt es halt einfach Rätsel, die du lösen musst. Das ist so klassisches Myst, so klassische Render-Adventure gibt es heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Ja. Es gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr, sind ausgestorben, ein bisschen zu Recht auch. Aber so wirkte das ein bisschen und vor allem wirkt es eben so, als ob du wirklich dieselbe Art von Puzzle immer wieder, also er hat ja diese Puzzle sehr betont und gesagt, in jedem Puzzle steckt eine Idee und in jedem Puzzle ist eine neue Idee und es sind einfach so viele verschiedene Puzzle, aber das Puzzle an sich, was ich darunter verstehe, ist eben die Denkaufgabe, die du löst und die Denkaufgabe sah für mich aus, als ob du einfach einen Ball durch ein Labyrinth führst und zwar jedes Mal, also sie haben ja 5, 6, 7 verschiedene Situationen gezeigt, ja. In der du gesehen hast, wie ein Puzzle gelöst wirst und das war immer dasselbe Schiebepuzzle und es sind immer andere Sachen passiert, es hat immer andere Auswirkungen auf die Welt und damit war sie quasi das Puzzle ein anderes, weil eben was anderes passiert ist, aber die Denkaufgabe, die du bewältigen musst, das war immer dieselbe. Zumindest, also es ist in einem frühen Stadium, wir haben noch nicht so viel, davon gesehen, genau. Aber ich fand auch seine Aussage zu Open World ein bisschen komisch, so nach dem Motto, ja, Open World ist ja normalerweise alles so riesig, aber wir wollen Open World machen, was sehr kompakt ist und sehr klein und... Das fand ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen lustig, dass er gesagt hat von wegen so, naja, die meisten Leute verstehen unter Open World das und das und wir haben eine völlig brandneue Idee, wir wollen da ganz anders rangehen. Wir machen Open World aber kompakt in kleinen Levels, in denen du dir da alles, ne, in denen du dich dann umgucken kannst, in denen alles sehr detailreich ist. Habe ich gedacht, ganz ehrlich, das ist das Gegenteil von Open World, nämlich Schlauchlevels. Das ist das, was wir immer hatten. Ja, wobei er hat ja nicht gesagt Schlauchlevels, er hat ja gesagt einfach nur Open World in dem Sinne, dass es sehr klein ist. Also ja, richtig, auf diese Insel, beschränkt wahrscheinlich. Auf diese richtig, aber das ist halt so das Problem. Vom Prinzip her sind Schlauchlevels ja eigentlich auch nur, wenn du Schlauchlevels halt im Kreis führst, hast du auch eine kleine Open World. Also ich meine, klar, im Schlauchlevel gehst du immer voran, das hat immer einen Pfad, dem du folgst. Aber trotzdem ist ja der Vorteil von Schlauchlevels, dass du eben skripten kannst und dass du eben die Möglichkeit hast, das sehr detailreich zu gestalten, was in der sehr großen Open World eben nicht unbedingt möglich ist. Das ist der Vorteil von Schlauchlevels quasi im Gegensatz zu Open World. Wenn man jetzt eine kompakte Open World macht, dann hat man doch letztendlich nichts anderes. Also es ist ein bisschen wie bei Deus Ex zum Beispiel. Im alten Deus Ex und gerade auch im neuen Human Revolution hattest du auch immer so einzelne Straßenzüge, die recht verwinkelt waren, aber einen relativ kleinen Teil der Welt dargestellt haben und die du nicht verlassen konntest. Das war eigentlich genau das. Es war ein kleiner Open World Teil, in dem du dich zwar frei bewegen konntest, aber es war trotzdem ein verhältnismäßig kleines Level. Also so wie er das dargestellt hat, sind sie endlich mal auf die innovative Idee gekommen, Open World aber kompakt zu machen und tut mir leid, ehrlich gesagt, war das, was existiert hat, bevor es Open World gab. Also, im Prinzip machen wir jetzt einen Schritt zurück. Ich weiß auch nicht. Also, ich fand, er hat so manche Sachen einfach, er hat die Worte nicht gut gewählt, er hat es ein bisschen komisch beschrieben und die Demo hat mich auch nicht überzeugt. Wie gesagt, es ist zu früh, ich sollte vielleicht nicht so viel meckern, aber ich war enttäuscht auf jeden Fall. Kann ich schon so sagen. Naja. Als nächstes kamen dann zwei Entwickler zu Wort, die kein richtiges Spiel gezeigt haben, sondern einfach nur Konzepte oder Ideen, was man mit der PS4 noch alles machen könnte oder was sie oder Ideen für zukünftige Projekte von ihren in ihrem Entwicklerstudio und das waren Quantic Dream, vertreten durch David Cage, bekannt durch Fahrenheit, Heavy Rain und das kommende Beyond und Media Molecule, bekannt durch Little Big Planet. Und ganz ehrlich, die beiden Präsentationen waren auch ganz cool. Was ich halt cool fand, klar, sie haben noch kein Spiel gezeigt, sondern wirklich nur Ideen und man weiß noch nicht mal, selbst das, was Media Molecule gezeigt hat. Also Media Molecule hat gezeigt, wie sie vorhaben, mit dem Move-Controller weiterzumachen, nämlich sie haben gezeigt, dass du mit dem Move-Controller wirklich so 3D-Skulpturen erstellen kannst, super einfach und super schnell und dass du dadurch ganze Welten kreieren kannst, also so nach dem Motto Create Your Own Dreams. Zuerst dachte ich, bei der Präsentation sah halt ein bisschen aus wie Wii Music und so weiter und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja, weiß nicht, bisschen Casual Dingsbums, blabiblub. Aber sah sehr gimmicky aus. Ja. Aber es ist halt noch kein Spiel. Das muss man sich ja immer so vor Augen führen. Das ist noch nicht das fertige Spiel. Es ist nur wirklich die Idee das Konzept, was Media Molecule vielleicht später in einem Spiel einbauen möchte oder woran sie gerade arbeiten, aber noch kein fertiges Spiel. Wie sie das im Endeffekt einsetzen und wie sie den Spieler kreativ mit einbinden wollen, was ja bei Media Molecule immer hoch im Kurs steht, das hat man ja bei Little Big Planet gesehen, ist halt die Frage. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie auch sowas gezeigt haben. Also keine fertigen Spiele, aber was haben Entwickler ungefähr vor? Welche Möglichkeiten haben sie jetzt, die sie früher nicht hatten? Vielleicht nochmal beschreiben, was Quantic Dream gezeigt hat, und zwar ihre neue Engine. David Cage hat sehr, sehr stark darauf sich zu fokussiert, dass wie man Emotionen in Spielen rüberbringen kann. Also einerseits über Grafik, über Musik, über Dialoge und so weiter. Aber er hat jetzt auch gesagt, dass mittlerweile jetzt natürlich die Engines so weit sind, dass du allein übers Gesicht, über Gesichtszüge, über Mimik, Emotionen oder Gefühle rüberbringen kannst. Und das ist ein Beispiel eines Modells, eines Kopfes von einem älteren Mann, wo er dann gezeigt hat, dass indem du das Gesicht sozusagen veränderst, du dir überlegen oder dir Gedanken drüber machen kannst, was denkt dieser Mann jetzt gerade, was hat er so erlebt oder was empfindet er gerade. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Schritt, den natürlich für David Cage mit seinen, sag ich jetzt mal, eher Adventure-Style, cineastischen Spiel natürlich sehr wichtig ist, vor allem bei seinen Spielen. Und es ist auf jeden Fall ganz interessant, dann zu sehen, was er sich so überlegt hat, so was Technik so war, wie Technik mehr oder weniger durch die PS4 jetzt vorangetrieben werden kann. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, diese Media Molecule, ja. Oh Gott, Demo, also beziehungsweise das, was sie da gezeigt haben, was so quasi, ne, wie du schon gesagt hast, so das erste Konzept. Das war so Wii Music Reloaded. Ja, ich muss auch, also ich fand es interessant, dass sie Move nochmal reingebracht haben wieder, dieses, ne, ja. Also sie haben es ein bisschen übertrieben gemacht, indem sie gesagt haben, ja, was war so die große Innovation bei der PS3 und was konnte man da so machen, und natürlich war es Move und weil es so Tyrannei genau der ist Polygone. Und, ja, richtig, genau. Also das war dieses, ne, wir lassen uns nicht mehr länger unter Bord. Move ermöglicht uns, und also das war, fand ich halt wieder mega übertrieben, aber so grundlegend war das, was er gezeigt hat, eigentlich ganz cool. Also ich muss sagen, es sah relativ rudimentär aus, aber klar, den Anspruch habe ich da auch nicht gehabt, dass er mir jetzt irgendwie was präsentiert, was mega geil aussieht. Hat am Ende nochmal so ein Demo gezeigt, quasi, wie Leute mit quasi Modellen, die sie selbst erstellt haben, so kleinen Puppen quasi, und dem Move-Controller so ein bisschen eine kleine Szene spielen. Das wirkte arg gescriptet, das muss ich echt sagen. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich einfach so live nebenher passiert ist. Weil sie letztendlich hatten die Leute im Hintergrund gesehen, wie sie den Move-Controller bewegt haben, und dazu haben sich die Figuren bewegt. Aber Armbewegung, Beinbewegung und solche Sachen, also sie haben wirklich nur grob die Position der Figur und die Neigung des Körpers beeinflusst und wie sich die Figur gedreht hat, in welche Richtung. Beineinfluss und so ein Kram kannst du nicht haben, und der war alles drin. Also es wurde advertised als so eine Art Live-Demo, was man machen kann, und das war es definitiv nicht. Also muss man einfach mal gucken, was da möglich ist. Ich meine letztendlich, dass es rudimentär ist, also die Elemente, was sie daraus machen, muss ja an sich nicht schlecht sein. Ich meine, Little Big Planet ist auch nichts anderes als eigentlich rudimentäre Bastelbox. Ja, klar. Je nachdem, wie sie das in einem Spiel verpacken, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut funktionieren kann. Aber ja, sie haben es ja gesagt, es wurde in einem Take aufgenommen und so weiter. Aber ich meine, letztendlich, dafür waren einfach viel zu viele Variablen sozusagen vorhanden, die du nicht allein mit dem Move-Controller steuern kannst. Es funktioniert einfach nicht. Also von daher muss man einfach mal gucken. Aber also an sich fand ich grundlegend die Idee gar nicht so verkehrt, ja. Man hat auf jeden Fall gemerkt, der kreative Aspekt, dass der Spieler kreativ im Spiel mit reinwirkt sein und soll, designen soll, stand auf jeden Fall im Vordergrund, und was anderes habe ich von Media Molecule gar nicht erwartet. Also das ist eigentlich das Entwicklerstudio, was das eigentlich immer im Vordergrund, in den Vordergrund gestellt hat. Und von daher bin ich einfach mal gespannt, was sie so auf die kreativen Spieler unter uns loslassen. Ja, auf jeden Fall. Und Quantic Dream noch ganz kurz, ja, ich war einer von denjenigen, der diese Tech-Demo, die sie hatten, mit diesem Roboter, der quasi sich selbst erkannt hat. Wie hieß die denn nochmal? Habe ich gerade schon wieder vergessen. Werden wahrscheinlich alle gesehen haben. Wir machen uns auch nochmal einen Link in die Beschreibung. Da gab es ja mal, ne, diese Tech-Demo, wo sie ja auch schon diese Technik vorgestellt haben, wo sie eben quasi emotionales Investment erzeugen wollten. Ich war einer von denen, und da kann man mich jetzt für schlagen, die das nicht besonders gut fanden, um ehrlich zu sein. Ich fand, dass die Emotionen nicht gut getroffen waren. Zum einen, weil ich fand, dass das Voice-Work so in Ordnung war, nicht so richtig überzeugend krass gut, und weil ich auch fand, dass halt einfach das manche Mimik und Gestik noch ein bisschen off wirkte. Einfach, sie wirkte, als wüsste man schon, was sie damit machen wollten, aber als würde es jemand tun, der eben an sich eigentlich keine Ahnung von Mimik und Gestik hat. Also weißt du, es wirkte ein bisschen unbeholfen. Mhm. Und das fand ich war auch in der Demo jetzt wieder so. Und das ist so eine Sache, deswegen, ich weiß, man kann da begeistert für sein. Und es ist jetzt auch ein hinkender Vergleich, das mit anderen Dingen zu vergleichen, die es vielleicht schon besser gemacht haben. Trotzdem bin ich da einer von denen, der noch ein bisschen zweifelt. Also ich habe zum Beispiel damals, ist jetzt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber die Half-Life 2 Engine, die ja auch schon sehr elaborierte Gesichtsanimationen erlaubt hat, hat zum Beispiel in Half-Life 2 oder auch zum Beispiel mit Vampire the Masquerade Bloodlines, das wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Leute kennen werden, aber das war so ein Spiel, in dem auch die Half-Life 2 Engine zum Einsatz kam, wo auch ganz viel über die Emotionen der Charaktere gearbeitet wurde, die halt sich hauptsächlich durch Mimik artikuliert hat. Und da hatte ich das Gefühl, wirkte das damals schon natürlicher und besser. Und ich meine, Half-Life 2 und Vampire Bloodlines sind beide so, naja, 10 Jahre fast alt. Ich bin irgendwie fast auch nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir, vielleicht verstehe ich das irgendwie falsch oder so ein Kram. Ich bin nicht so wahnsinnig überzeugt davon. Ich wollte es einfach gerade mal loswerden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das irgendwie recht gepusht wird und alle mega begeistert sind. Ich irgendwie kann das nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht liegt es auch an mir, wie gesagt, aber auch diese Demo hat mich wieder nicht so richtig überzeugt von diesem alten Mann, der einfach nur so ein bisschen die Stirn gerunzelt hat. Dass dann die Leute gesagt haben, wow, ich kann seine Augen gucken und sehe plötzlich irgendwelche Trauer oder Melancholie oder sonst irgendwas. Das Gefühl hatte ich persönlich einfach nicht. Vielleicht bin ich einfach nur emotional doof oder so. Also ich muss sagen, ich hab jetzt gar keine so große Meinung dazu. Also ich fand die Gesichtsanimation in Heavy Range eigentlich schon recht beeindruckend. ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass sie jetzt, also ich, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich mich jetzt weniger durch die Gesichtsmimik sozusagen emotional reingezogen gefühlt, sondern eigentlich eher über die Charaktere und was sie tun und die Story an sich. Ja, genau, also ihre eigenen Ziele, Beweggründe und so weiter. Also deswegen muss ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt dazu gar keine so große Meinung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann, aber ich habe jetzt ja auch bei dem alten Mann, ich habe gedacht, ja, ich sehe schon, dass sich das Gesicht verändert, dass er jetzt vielleicht ein bisschen trauriger guckt als vorher und so weiter, aber jetzt emotionales Investment funktioniert meiner Meinung nach eh nur auch in Verbindung mit was anderem. Also selbst ja, wenn er dann ja, vorher das Beispiel bringt mit Stummfilm, da ist halt zum Beispiel die Musik halt super wichtig gewesen zum Beispiel. Also für mich ist, wenn wir jetzt gerade das Thema Emotion Investment ansprechen, für mich ist Videospielmusik am allerwichtigsten. Und ich weiß nicht, ob ich dafür alle spreche, aber Videospielmusik kann in einer Szene, die an sich vielleicht schon traurig ist, aber erst Videospielmusik bringt mich dazu, dass ich dann auch vielleicht noch mehr emotional investiere. Deswegen bin ich vielleicht auch so ein großer Fan von Videospielmusik, weil ich nicht nur sozusagen das Musikalische daran, mich daran fasziniert, sondern auch die Emotionen dadurch wieder erleben kann, die ich in bestimmten Momenten von bestimmten Videospielen erlebt habe. Also Musik ja. kann das für mich als Person noch sehr viel mehr sozusagen transferieren als Mimik oder Story oder sonstigen oder Dialog selbst. Also Musik ist für mich wirklich da das Allerwichtigste. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch was Individuelles. Es kann auch wirklich gut sein, dass es jetzt bei mir in dem Fall einfach mich persönlich nicht angesprochen hat aus irgendwelchen rein subjektiven und individuellen Gründen. Ich war einfach nur so, dass ich damals schon, als sie diese Präsentation gezeigt habe, habe ich schon gedacht, naja. Und als sie die jetzt gezeigt haben, so im PlayStation Meeting, als das, was sie vorhaben, die Grafik-Engine sah extrem cool aus, der alte Mann sah extrem cool aus, die Haut, wie das alles dargestellt wurde und so ein Kram, astrein, emotional, was jetzt so im Vordergrund stand und so speziell hervorgehoben wurde, weiß ich nicht genau, da fehlte mir noch ein bisschen was. Aber ich fand es grundlegend einfach auch cool, definitiv, um jetzt nochmal das Ganze abzuschließen von den beiden, über die wir jetzt schon recht lang geredet haben, dass sie die einfach da hatten. Also, dass sie gesagt haben, wir haben auch Leute hier, die eben kein Spiel vorstellen, kein fertiges Konzept, sondern nur zeigen, was sie in Zukunft mit der PlayStation 4 und den Möglichkeiten, die sie bietet, machen wollen. Der Quantic Dream zum Beispiel auch, ist jetzt eine Frage, ob das nächste Projekt auch rein für die PS4 entsteht, Exklusivtitel zum Beispiel. Media Molecule ist natürlich was anderes, die gehören zu Sony, aber... Ich glaube, Quantic Dream ist mittlerweile Second-Party-Unternehmen. Mittlerweile Second-Party, ja, ich weiß. Aber also, keine Ahnung, das muss man jetzt alles noch sehen, was da letztendlich wirklich draus wird, aber... Ja, ich fand's einfach cool, dass sie da waren. Also ich fand's cool, dass sie auch Sachen vorgestellt haben, die eben noch nicht ne fertige Spiele oder sowas repräsentieren, sondern nur, wir zeigen euch auch, wie man mit der PlayStation 4 vielleicht spielen kann. Wir haben auf jeden Fall Ideen und wir haben auch Projekte am Laufen. Also, ja, gut, war eh absehbar, aber trotzdem war cool, mal einen kleinen Einblick zu kriegen, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, weiter geht's. Und dann kommt der letzte Abschnitt, nämlich die Third Parties. Mhm. Und den Anfang macht, auch ja, gut vertreten war. Genau, und den Anfang macht der erste Japaner, der dann auf der Bühne zu sehen war. Was? Das sollten wir vielleicht auch gleich nochmal kurz vorwegnehmen. Das war sowieso eine recht spektakuläre Sache. Es war ein Sony-Event. Andrew House war da, der als CEO von Sony Computer Entertainment aufgetreten ist. Der System Architect, Lead System Architect war da. Ich meine, das war halt diesmal kein Japaner. Also nicht nur, dass er kein Japaner da war, sondern der System Architect war einfach kein Japaner diesmal. Richtig, es war auch gar kein Japaner überhaupt. Die letzten zwei Mal war es halt Ken Kutaragi und diesmal war es halt ein Amerikaner. Richtig. Und insgesamt waren auf diesem ganzen Event zwei Japaner, oder drei. Insgesamt, die aber insgesamt zu zwei Third-Parties gehörten. Es war kein First-Party-Japaner da, also auch sowas wie, keine Ahnung, sowas wie zum Beispiel, es gibt ja auch noch genug japanischstämmige First-Party-Unternehmen, die auch überhaupt gar nicht da waren. Ich meine, man hat Polyphony Digital kurz in dem einen Video, also man hat, ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der Gran Turismo-Macher, jedenfalls, hat man auf jeden Fall kurz gesehen, man hat auf jeden Fall auch ein paar andere Japaner in dem Video gesehen, aber jetzt direkt auf der Bühne standen nur drei. Und repräsentativ für Sony standen nur Amis. Amerikaner. Oder halt. Ja, und das fand ich krass Westler. Auf jeden Fall. Das sind ja nicht alle Amis zum Beispiel. Der Typ von Geiger ist, glaube ich, Waliser oder irgendwie so. Oder ja, richtig. Der Andrew House ist, glaube ich, auch Waliser, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, waren nur Amis da. Und das war ein bisschen komisch. Ich, selbst Kassira, ich habe ja ein bisschen gehofft und gedacht, dass Kassira vielleicht am Anfang auf die Bühne kommt und wenn er nur zwei Minuten lang sagt, hey, cool, dass ihr da seid. Ich habe ja gedacht, Kassira kommt ganz am Ende mit der Hardware. Also mit der PS4 im Arm. Das wäre so die Rolle des Kassierer immer wieder. Ja, richtig, genau, sowas. Ich habe auch damit gerechnet, dass der irgendwann noch auftaucht, aber es war wirklich ein Event, hatte ich das Gefühl, von Westland für Westler. Irgendwie hatte man, also Japan hatte man irgendwie nicht so richtig im Fokus, hatte ich das Gefühl. Das war verrückt, also weil das auch das erste Mal war, dass eine Pressekonferenz da so in die Richtung gelaufen ist. Ich meine, gut, Sony sieht sich mittlerweile wahrscheinlich auch als, das heißt mittlerweile, es sieht sich halt in dem Sinne auch stärker als globales Unternehmen. Ja, klar. Klar, es ist japanischstämmig, aber ich denke, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, ich denke, in Japan der Markt, der wird aufgeteilt zwischen Nintendo und Sony. Ich denke nicht, dass Microsoft, ohne schon irgendwas von der neuen Microsoft-Konsole zu wissen, eine große Rolle spielen wird in Japan. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja. Der Fokus müsste bei Sony eigentlich liegen, die Marktanteile in Amerika und in Europa von Microsoft zurückzuerobern. Ja, richtig. Klar, natürlich, es macht auch Sinn, aber trotzdem war es halt so die erste Pressekonferenz, wo das so krass auffällig war, dass da halt nur Amerikaner. Man muss ja mal schauen, wie es auf der E3 sein wird, also. Klar, muss man mal abwarten. Aber gut, genau, dann gehen wir jetzt weiter, genau. Und zwar die Third Parties und dann betritt der erste Japaner die Bühne. Und das war Capcom. Capcom, ja. Und, die haben zuerst dann noch ein bisschen was zur Geschichte mit Capcom und PlayStation so ein bisschen erzählt, Resident Evil, Devil May Cry. Monster Hunter auf PSP und so weiter, bis sie dann auch ihre neue Engine vorgestellt haben, die Pantarei Engine. Und dann haben sie auch gleich eine neue IP vorgestellt, nämlich Deep Down, das ist erstmal nur ein Working Title. Und man weiß dann noch nicht ansatzweise, was das richtig sein soll. Aber es sah aus wie eine Mischung aus Dragon's Dogma und Monster Hunter. Also auf jeden Fall war auf jeden Fall nichts, wo man jetzt überrascht sein sollte, dass Capcom sowas macht. Es auf jeden Fall, es sah auf jeden Fall vom Genre her schon mal interessant für uns beide aus. Ich wollte sagen, also das war für mich ehrlich gesagt insgesamt das zweitinteressanteste Spiel, das quasi gezeigt wurde. Hinter Watch Dogs. Ja, auf Watch Dogs kommen wir noch, ich wollte es gar nicht vorwegnehmen, aber ja. Es war auf jeden Fall das zweitinteressanteste Spiel, was an dem Abend überhaupt gezeigt wurde, ja. Man hat wirklich wenig gesehen, sie haben auch gleich gesagt, ne, das wird eine IP, aber die haben noch nicht ansatzweise verraten, was es sein wird. Es gab ein paar Andeutungen, die auch wieder ganz weggeführt haben von dem ersten Eindruck, dass es eben so ein bisschen Dungeon Crawl vielleicht wird oder halt so, ne, in Richtung Dark Souls, Dragon's Dogma, Monster Hunter vielleicht auch so ein bisschen. Es wird wahrscheinlich Koop-Elemente haben, weil das zumindest hat der Trailer auch schon so ein bisschen suggeriert, aber auch das ist noch nicht ganz klar. Aber die Engine sah auf jeden Fall gut aus, sah echt cool aus, muss ich sagen. Und das Spiel an sich, ja, wie gesagt, das ist so genau unser Ding eigentlich, oder? Ja. Also ich glaube, da waren wir beide gleich, ja, kann man nehmen. Nehmen wir. Würden wir auf jeden Fall nehmen, auch in der Form. Ja, auf jeden Fall. Also es sah cool aus. Und ich meine, Capcom war ja auch in dieser Generation, meiner Meinung nach, eigentlich der japanische Entwickler, jetzt bis auf ein paar, sag ich mal, Fehltritte, der am profitabelsten. Nicht profitabel, aber die wirklich viel Output gegeben, also herausgebracht haben. Also im Vergleich zu den anderen großen, wie Konami, ja, Konami bin ich nicht ganz sicher, aber Capcom war auf jeden Fall immer irgendwie dabei, jedes Jahr, mit irgendwas. Sei es Monster Hunter, Dragon's Dogma, Resident Evil, Street Fighter und wie sie alle heißen. Von daher bin ich auch mal gespannt, was sie jetzt für die nächste Generation so ausgedacht haben. Deep Down. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, vielleicht schlägt man so ein bisschen die Kerbe wie Dark Souls, weil man gemerkt hat, dass auch sowas wieder kommerziell erfolgreich sein kann. Wobei das Lustige auch war, dass das meinten später, wir haben wie gesagt noch im Nachhinein diese kleine Aftershow-Party so ein bisschen, war keine Aftershow-Party, aber so Aftershow-News-Berichterstattung irgendwie von Game Trailers gesehen und da haben sie auch jemanden dazu gefragt, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, kann auch sein, dass das der nette PR-Herr von Bethesda war. Auf jeden Fall meinte da auch jemand, es war Markus von Game Trailer selbst. Ist auch egal. Auf jeden Fall, er sagte der dann auch, man hat auch am Ende noch gesehen, quasi als der Trailer so ausgefadet ist, dass man hat Codezeilen gesehen, hat gesehen, wie jemand Codezeilen eintippt. Und es könnte quasi, ne, das war jetzt wieder so eine völlig wilde Vermutung, aber es könnte auch sein, dass man tatsächlich letztendlich überhaupt gar nicht so, ne, dass man einen externen Einfluss auf die Welt hat. Dass es nicht unbedingt ein Strategietitel wird, aber vielleicht eher sowas wie Diablo aus der Vogelperspektive oder solche Sachen. Man weiß es alles nicht, es sieht auf jeden Fall cool aus, aber auf jeden Fall, die Direction geht schon mal in eine Richtung, die mich auf jeden Fall gespannt, dass das Spiel weiter folgen lässt. Ja. Definitiv. Wie gesagt, war für mich auch das zweitspannendste Spiel da eigentlich, was vorgestellt wurde. Ja, und danach kam meiner Meinung nach die Enttäuschung des Abends. Ja, absolut. In doppelter Hinsicht. Ja, Square. Wir reden von Square Enix natürlich auch da. Ja, wir haben schon ein bisschen, wir haben irgendwann so, das ging ja schon dann zum Ende hin, haben schon gedacht, naja, kommt Square gar nicht. Wir hätten nicht gedacht, dass die früher auftreten. Square und Sony haben ja nun mal eine bewegte und lange gemeinsame Geschichte. Tja, und dann kommt Square mit zwei Hashimotos, die aber keine Brüder waren. Der Witz, der völlig versandet ist. Richtig, zu Recht auch, es war ein Scheißwitz und vor allem konnten die beiden auch nicht genug Englisch, um das wirklich gut rüberzubringen. Und dann wurde gezeigt, es wurde die Agnes Philosophy Tech Demo gezeigt, die auch schon letztes Jahr auf der E3 gezeigt wurde. Richtig, in komplett unveränderter Form. Und das Problem ist ja, ich habe ja, bevor er irgendwas gezeigt habe, habe ich ja schon zu mehreren gesagt, hoffentlich zeigen sie das nicht die Tech-Demo von der E3 2012. Und was tun sie? Richtig. Die zeigen genau das. Richtig. Und dann die große Ankündigung. Wir haben keine Ankündigung, aber wir werden auf der E3 eine Ankündigung haben, also freut euch drauf. Beziehungsweise ein neues Final Fantasy. Also so, also ja. Sie wurden schon ein bisschen konkreter, wobei auch das jetzt keine große Überraschung ist, wenn halt Series Brand Director Shinji Hashimoto auf der Bühne steht. Ja. Der jetzt schon Ewigkeiten dabei ist. Ich glaube, mittlerweile ist er wahrscheinlich der älteste von der alten Final Fantasy gerade, der noch dabei ist. Natürlich kommen jetzt natürlich, sind jetzt natürlich wieder die, wie soll ich sagen, die Spekulationen, sind jetzt alle wieder da. Was ist es? Ist es Final Fantasy 15? Ist es Versus? Weil ehrlich, als er gesagt hat, wir haben noch was, habe ich gedacht, okay, ist entweder sie sagen jetzt Final Fantasy 15, wo ich jetzt wieder sagen würde, es ist viel zu früh bei dem momentanen Entwicklungstempo von Square, aber es hätte mich trotzdem natürlich interessiert und ich glaube, es wäre auch ziemlich cool gewesen, wenn sie es gezeigt hätten. Oder sie sagen, Versus kommt doch auf PS4, was halt momentan in der Gerüchteküche überall rumspielt. Das gleiche übrigens auch mit The Last Guardian. Und dass sie aber dann sagen, nö, wir haben noch nichts, aber freu dich auf E3. Dankeschön. Also, selbst wenn sie jetzt Final Fantasy 15 ankündigen auf der E3, der Überraschungseffekt, dass sie es tun, ist überhaupt schon weg, weil ehrlich, glaubt keiner von uns oder keiner, die jetzt Square oder JRPGs in besonderem verfolgen, rechnen jetzt wirklich damit, dass Final Fantasy 15 schon angekündigt wird. Also zumindest ich hätte es nicht getan und ich glaube, ein Großer hätte es auch nicht getan. Wenn sie es jetzt tun, bin ich immer noch überrascht, aber nicht ganz so überrascht, weil schon irgendwie das Gefühl habe, es wurde schon irgendwas angeteased. Also es war auf jeden Fall ein komischer Auftritt. Also vom Prinzip her war das der nutzloseste Auftritt des Abends. Square Enix war da, was irgendwie so, allein das war ein kleiner Pluspunkt so ungefähr, ne? So Versicherungen auf Square. Zumindest auch Square ist dabei mit an Bord und dass sie auf der Sony-Pressekonferenz auftauchen, zeigt auch vielleicht, ja, wir werden auch weiterhin Sony weiterhin am meisten unterstützen. Ja, richtig. Final Fantasy 13 gibt's für die Box. Aber zum Beispiel die anderen, also viele andere Titel gibt's ja zum Beispiel Versus ist ja immer noch exklusiv, in Anführungszeichen. Aber, ja, muss man das ist halt, also genau, also ja, ich glaube, das war der Sinn des Auftritts, aber trotzdem war es im Nachhinein ziemlich, genau, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, vielleicht auch so ein Zeichen an die Japaner, mit Capcom und Square Enix. Wir sind gibt's auch noch dabei. Auch noch japanische Firmen, ja, schon. Also wie gesagt, insgesamt war es halt so ein nettes Zeichen vielleicht, aber insgesamt die Präsentation hätte man sich komplett schenken können. Also sie haben halt eine Tech-Demo gezeigt, die veraltet war, die man schon kannte und haben dann angekündigt, wir kündigen hier gar nichts an, wir sind nur so hier, um anzukündigen, dass wir eine Ankündigung haben. Völlig überflüssig. Das war so, hätte man sich komplett sparen können. Also mehr können, kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also falls ihr irgendwie euch das alles nochmal angucken wollt, wir empfehlen euch auf jeden Fall, guckt euch am besten einfach mal die ganzen Trailer an. Im Normalfall kriegt man die auf den meisten Seiten dann auch mit dem entsprechenden Kommentar, der eingeführt hat dazu. Sind alle eigentlich sehenswert, aber ja, Square Enix könnt ihr euch schenken, die Tech-Demo hat man schon gesehen. Sah immer noch cool aus, aber ja. War unnötig jetzt, ne? Naja, aber dann kam ja Ubisoft. Und ich meine, ich möchte jetzt ganz vor, ich möchte Ubisoft nicht zu viel loben, weil aufgrund unserer technischen Probleme kamen wir letzte Woche nicht dazu, ein bisschen auf Ubisoft einzuschlagen. Nur ganz kurz am Rand erwähnen, vielleicht haben es ein paar Leute mitbekommen, dass Ubisoft Rayman Legends für die Wii U, das fertig ist, um ganze 7 Monate verschoben hat, damit sie es gleichzeitig auch für PS3 und Xbox 360 erscheinen lassen können. Absolutes Unding. Also schämt euch. Zu Recht regt sich da alle drauf. Ja, das war wirklich eine ziemlich dämliche Aktion. Ja, ein Spiel, um fast ein Jahr zu verschieben, das fertig ist. Obwohl es fertig ist. Und dann zurückzuhalten von der Konsole, für das es eh rauskommen sollte, nur damit noch zwei andere Konsolen davon bedient werden können. Ziemlich dämlicher Move. Also ja, gut, dass du das aber erwähnt hast, jetzt bevor wir jetzt, wenn wir anfangen, Ubisoft zu loben. Das mal vorwegschicken für Rayman Legends. Kriegen sie Shelter auf jeden Fall. Aber natürlich, genau, und das war die Sache. Wie gesagt, ich hatte auf Watch Dogs gehofft. Ich war gehypt, ich hatte Bock drauf. Ich hatte sogar schon gedacht, dass vielleicht, wie gesagt, Infamous Second Son Watch Dogs hätte sein können, von dem leicht ähnlichen Setting her. Ja. Aber dann kam es halt doch noch, und was eigentlich das Coolste daran war, womit ich auch echt nicht gerechnet habe, sie haben es mit einer zweiten spielbaren Demo gezeigt. Ja. Und das war echt geil. Also das war definitiv auch eigentlich das Sehenswerteste an dem Abend. Wie gesagt, die einzige spielbare Demo neben Killzone. Wobei man von Killzone, wie gesagt, nicht ganz hundertprozentig sicher war überhaupt, ob es letztendlich wirklich live gespielt wurde. Haben sie Watch Dogs gezeigt. Dieses Mal auch, wie gesagt, ich meine, wenn ihr Watch Dogs grob auf dem Schirm habt, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, worum es ungefähr geht. Das war die größte Überraschung auf der E3 letztes Jahr. Und sie haben diesmal keine richtige Mission, sondern Open-World-Gameplay gezeigt. Und das war eigentlich auch das Coole daran, dass man gesehen hat, was in der Open-World passieren kann quasi. Ja. Und auch schon leichte Aussagen gehintet an quasi. Also sie haben leicht so angedeutet, was über den Multiplayer-Modus auch schon gesagt. Also das haben sie alles dann auf der, das hat dann der Verantwortliche von Ubisoft dann später dann bei Game Traders im gesagt. Interview gesagt, also ja. Sie haben ja dazu gesagt, zum Titel haben sie dann nicht mehr viel auf der Präsentation. Sie haben ja halt das Gameplay gezeigt, was ja wieder fantastisch aussah, meiner Meinung nach. Was, also absolut. Ich, auf der Aftershow sozusagen haben sie dann gefragt, wird das wirklich alles möglich sein? Also im Gameplay sieht man dann, wie er zum einen erstmal guckt, okay, diese eine Frau könnte jetzt vielleicht Opfer eines Verbrechens werden. Dass du dem dann einfach nachgehst, den Typ stellst und wie er dann flieht, war er dann auch wieder so absolut over the top, also wie er den Zug da einfach anhält. Und da habe ich mir auch gedacht, ist das jetzt geskriptet oder kannst du einfach wirklich jederzeit diesen scheiß Zug da anhalten, wann und wo du willst? Und der Typ meinte, du kannst alles jederzeit. Also er hat gemeint, im Entwicklerstudio haben die schon 100 verschiedene Szenarien durchgespielt, wo entweder der Zug vorkam oder überhaupt nicht oder sonst irgendwas. Also es soll alles möglich sein, was halt voll abgefahren verrückt ist. Verrückt ist, ja, auf jeden Fall. Also das Krasse war wirklich, vielleicht habt ihr das jetzt noch nicht gesehen, grob zu umreißen, man sieht einfach den Hauptcharakter, wie er durch die Stadt läuft. Nebenher, das war auch so eine Sache allgemein, weswegen auch sowieso die Frage beim letzten Mal aufgekommen ist, kann man tatsächlich diese ganzen Sachen machen? Er hat ja auch schon im letzten Trailer oder im letzten Gameplay-Video sieht man ja auch, wie er seine ganze Umgebung mehr oder minder scannt. Jede einzelne Person, die da rumsteht, kannst du scannen. Dann kriegst du Daten über sie, du kriegst ihr Alter, ihren Namen. Du kannst Bankdaten von denen cracken. Richtig, genau. Das war jetzt das, was er jetzt in der neuen Demo gemacht hat. Er ist an einem Banker quasi vorbeigegangen und hat dessen Bankdaten gehackt, ist dann an ein ATM gegangen, also an einen Geldautomaten, hat Geld von seinem Konto abgehoben, so ganz nebenher, ist dann weitergegangen und wurde dann von einer Überwachungskamera verfolgt, die er ausgestellt hat. Und dann kam eben diese Szene mit dem, er hat eine Frau gescannt und da stand Potential Victim, er ist ihr gefolgt, hat gesehen, dass sie, das Lustige war sogar, wenn man genau darauf geachtet hat, stand Potential Victim und es stand da unter in der Beschreibung der Figur, das sind immer so 2-3 Zeilen Beschreibung zu der Person, dass sie gerade einen Rechtsstreit über das Sorgerecht ihres Kindes gewonnen hat gegen ihren Mann. Und kurz darauf trifft sie in der Gasse auf einen Mann und der sagt, du wirst da nicht mehr durchkommen. Und das ist derjenige, der den Rechtsstreit gegen sie verloren hat, dem sie seine Kinder weggenommen hat, so ungefähr. Ja. Ohne das jetzt moralisch werten zu wollen, logischerweise, darum geht's uns ja gar nicht. Und das war quasi, ne, und da stand dann Gewaltbereitschaft, die nach und nach angestiegen ist, er hat ein Messer gezogen, sie bedroht und dann bist du dazwischen gegangen und hast ihn quasi gejagt und gestellt auch und bist dann, nachdem du ihn gestellt hattest, quasi in eine Polizeistreife gerannt und die haben dich verfolgt und so ging es dann letztendlich weiter. Und diese ganze Szene war, wie gesagt, keine geskriptete Mission und das fand ich, war eigentlich das Besondere daran. Es war eben keine Mission, der du speziell folgst und die entsprechend vorher so für dich bereitgelegt wird in der Welt, sondern das passierte unabhängig von dir. Das heißt, theoretisch, wenn du vorbeigegangen wärst, dann wäre die Frau vielleicht erstochen worden, es wäre irgendwas anderes passiert, du musst nicht eingreifen. Und das war wirklich super spannend, fand ich. Und dann ist er eben danach, hat er versucht, ne, zu flüchten vor der Polizei. Nicht nur vor der Polizei, wie er dann auch im Nachhinein dann richtig, wie im Nachhinein noch klar wurde. Das wollte ich jetzt quasi bis zum Schluss aufheben. Also er flüchtet vor der Polizei, im Hubschrauber, Polizeistreife. Mittlerweile haben wir ja auch, es gibt ja auch, ne, einfach quasi diese normalen Durchfahrtsschranken, die aus dem Boden kommen. Also einfache Metallpfeiler. Die hat er, als die Polizeistreife auf ihn zugerast ist, quasi spontan aus dem Boden kommen lassen, dass die dagegen fährt, ist dann auf ein Haus geklettert, wo in der Nähe U-Bahn-Schienen waren, beziehungsweise S-Bahn-Schienen, und hat dann die Bahn angehalten, ist draufgesprungen und hat sie weiterfahren lassen. Und das war tatsächlich genau der große Punkt, wo man gesagt hat, naja, ist das wirklich nachher alles so möglich, dass du einfach jede Bahn anhalten kannst und darauf springen? Und anscheinend ist es tatsächlich genauso möglich. Und wie er, ne, im Nachhinein im Interview gesagt hat, es gab Leute, die haben diese Bahn stehen gelassen, um Verfolger abzuhängen, die haben die Bahn angehalten, damit sie als Feuerschutz dient und. Also die Leute haben das alles schon aus sehr kreativ genutzt. Und deswegen war auch von mir von Anfang an schon die Frage, kann das tatsächlich, weil sie ja damals gesagt haben, es erscheint auf jeden Fall für diese Generation, wo ich gedacht habe, also ist überhaupt die PS3 dazu befähigt, diese ganzen zufälligen Ereignisse zu berechnen? Ja. Und so wie es jetzt aussieht, haben sie ja auch gesagt, auf der PS3 wird es wahrscheinlich eine abgespecktere Version geben, weniger Passanten, weniger diese Ereignisse, allgemein, ne, weniger Durcheinander und weniger Großstadtleben. Und vielleicht auch für unsere Nintendo-Spieler interessant, es erscheint auch für die Wii U. Also Ubisoft hat jetzt angekündigt, es erscheint auch für die Wii U. Es ist wirklich komplett Cross-Plattform, also es ist PS3, es ist davon auszugehen, dass es natürlich auch für die PS4, also für PS4 auf jeden Fall, aber auch für die kommende Xbox erscheinen wird. Richtig. Und das war halt auch bei diesem Event halt so krass, meiner Meinung nach. Also klar, du hast Third Parties dabei, dass die aber Spiele zeigen, die also bei den Third Parties halt alle potenziell Multi sein können. Und auch sind wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch sind. Also Watch Dogs auf jeden Fall. Ja. Deep Down könnte man sich auch denken. Bei Final Fantasy bin ich mir nicht so sicher. Bei den kommenden zwei aber bin ich mir auch, ist entweder schon sicher oder bin ich mir sicher, dass sie auch Multi werden. Dass sie auch Multiplattform werden. Zeigt halt auch, dass der Fokus da gar nicht so sehr auf Exklusivspielen stand, sondern in dem Moment habe ich eher gedacht, das ist vielleicht so eine E3-Pressekonferenz oder so, wo halt auch Multispiele gezeigt werden. Auf jeden Fall. Das fand ich auch cool. Also ich fand, das war recht sympathisch für Sony. Aber auf jeden Fall wenn Watch Dogs halt so läuft auf der PlayStation 4, werde ich den Teufel tun, das auf der Current Gen zu spielen. Also ja, es wird wahrscheinlich vielen so gehen. Ja. Weil gerade das eben dieses Spiel ausmacht. Also das Gameplay sah wirklich enorm cool aus. Aber was halt noch im Nachhinein genannt wurde, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, der Typ von Ubisoft hat gemeint, dass am Ende du nicht nur von der Polizei wegläufst, sondern von auch einem, der sozusagen wie bei Dark Souls, ein anderer Spieler, der in deine Spielwelt invadet und Informationen von dir beschaffen sollte. Genau, also ich glaube, er sollte dich sogar letztendlich dingfest machen. Ja, also, ich weiß nicht, ob er dich töten soll oder nicht. Also es ist quasi so, dass deine Spielfigur, also es ist ein bisschen wie in Dark Souls. Dark Souls ist, glaube ich, das einzige Spiel, mit dem man es wirklich vergleichen kann, weil das vom Prinzip her genauso ist, dass sich die Welten der einzelnen Spiele überschneiden und Spieler eben Einfluss auf deine Welt haben und umgekehrt also du auf ihre. Also sozusagen ein Online-Erlebnis in der Offline, in der Singleplayer-Welt sozusagen. Richtig, genau. Also während du Solo spielst, kann es jederzeit sein, dass zum Beispiel auf dich ein Contract ausgesetzt wird. Also jemand möchte, dass du umgebracht wirst, dass Informationen beschafft werden oder so ein Kram. Und ich fand es schon während der Präsentation, sie haben es während der Präsentation gar nicht erwähnt. Und das fand ich cool. Sie haben es erst im Nachhinein in dem Interview mit Game Trailers gesagt, dass ich schon so komisch fand, dass in der Welt überall sind Überwachungskameras, aber eine spezielle wurde dir angezeigt und da stand auch ein Name daneben. Ich glaube, der hieß Pixel FD mit Doppel-X oder so ein Kram. Also irgendein Name, der auf jeden Fall, der klingt nicht nach einem Namen, wie eine Überwachungskamera bezeichnet werden würde. Und vor allem war das die einzige Kamera, die dir speziell rot angezeigt wurde. Also hat sie irgendwas gemacht, weil sie dich verfolgt hat. Und einmal hat er sie ausgeschaltet und als er auf der S-Bahn oder auf der Bahn sitzt und quasi wegfährt, da sieht man dieselbe Kamera nochmal und man sieht auch die Sicht aus der Kamera, wie sie deinen Charakter filmt. Und dann schaltet er sie nochmal aus und da steht Subject Lost. Und dann hat er im Nachhinein gesagt, dass das quasi ein anderer Spieler war, der den Auftrag hatte, eben deine Figur zu verfolgen in der Stadt. Und das ist wiederum auch wieder so ein cooles Detail, wie unglaublich cool so ein Multiplayer-Modus ist. Also in Dark Souls hat mir das schon enorm gut gefallen. Für Watch Dogs stelle ich mir das fast noch cooler vor, weil es eben noch eine ganz andere Integration halt in die Open World ist Welt hat. Halt, also richtig fett Open World. Sie haben gesagt, es ist ja Spiel in Chicago. Mhm. Und ich meine, Ubisoft hat Erfahrung damit, Städte sehr detailgetreu nachzubilden. Jeder, der einmal in Assassin's Creed gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Mhm. Und also ich bin super gespannt drauf. Mit eines meiner Most Wanted-Spiele für dieses Jahr. Und auf jeden Fall. Kommt ja auch anscheinend als Launch-Titel dann auch schon auf der PS4 raus. Richtig. Also ich bin auch mega gespannt, definitiv. Also ja, definitiv. Also das war nicht unbedingt die größte Überraschung auf der Pressekonferenz, aber war definitiv das mit Abstand kurze Spiel. Ich glaube, die größte Überraschung kommt jetzt als nächstes. Ja. Es war ja noch jemand da. Richtig. Jemand, ich glaube, von dem niemand von uns beiden gerechnet hätte, dass sie kommen. Und zwar, die Rede ist natürlich von Blizzard. Richtig. Blizzard war da. Und sie wurden auch entsprechend eingeführt. Es kam wirklich so, jetzt kommt jemand, der früher viel für Konsolen entwickelt hat, der seine Wurzeln auf den Konsolen hat, aber seit 12 Jahren nicht mehr für Konsolen produziert hat. Und sie haben ja gesagt, seit 12 Jahren standen sie nicht mehr für Sony auf der Bühne und schon gar nicht für überhaupt irgendeine Konsole. Richtig. Und das war, da haben wir dann beide schon spekuliert, wer ist das jetzt? Weil ganz ehrlich, man hätte sich so Blizzard viel, denken es können. Es gibt nicht so viele, die 12 Jahre nicht auf Konsolen unterwegs waren. Und die vor allem ihre Wurzeln auch im Konsolenbereich haben. Ich habe dann schon zwischendurch an Blizzard gedacht und habe gedacht, eigentlich kann Blizzard gar nicht da sein. Und wer steht auf der Bühne? Chris Metzen für Blizzard. Und so 2 Sekunden lang war bei mir diese große, oh wow, sie stellen eine neue IP vor. Ich weiß auch nicht warum, war völlig utopisch. Also das hab ich mir gar nicht gedacht, aber ich sag einfach, what? Ja, das war schon krass auf jeden Fall. Und ich meine, Chris Metzen stand ja noch da vorne und gemeint so, ja, sie fragen sich wahrscheinlich jetzt alle, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und was war es letztendlich? Natürlich ganz unspektakulär. Diablo 3. Diablo 3, das sie ja schon seit, wo sie ja schon seit Ewigkeiten, nicht seit Ewigkeiten, aber seitdem es rausgekommen ist, dran arbeiten, das auch für die Konsolen rauszubringen, ist jetzt bestätigt. Diablo 3 wird für die PS3 und die PS4 erscheinen und vermutlich auf jeden Fall auch für die anderen. Für die Xbox, ja. Ja, also gehen wir einfach ganz stark von aus, dass es für alle Konsolen erscheinen wird. Ja, bei quasi. Wii U bin ich mir nicht so sicher. Ja, Wii U stimmt, das könnte sein, dass für die Wii U nicht erscheint. Aber auf jeden Fall für Xbox 360, PS3 und die nächste Generation von Microsoft und auch die PS4. Ja, also sie sind mittlerweile zufrieden mit dem ganzen Ding. Sie haben ein paar Anpassungen gemacht und damit es auf der Konsole entsprechend flüssig läuft. Und ja, es ist jetzt angekündigt, es wird definitiv erscheinen für die Konsolen, für die jetzige Generation, aber auch halt eben für die nächste. Was jetzt nicht so spektakulär ist, also ich meine, gerade was Grafik oder so angeht, wird es ohne Probleme auf der alten Generation laufen. Ich glaube, das Spektakuläre, was ich daran fand, ist erstmal, dass sie da waren. Also, ja, dass sie gekommen dass sind. Sich für eine Sony-Veranstaltung haben einspannen lassen, sozusagen. Ja, gerade Blizzard, die sich so ziemlich und viel natürlich kann es auch so eine Art Zeichen sein. Ich meine, klar, jetzt ist erstmal Diablo 3, es ist jetzt kein neues Spiel, aber es könnte zumindest, wenn, jetzt mal abgesehen von ihren RTS, wenn sie irgendwann ein neues, vielleicht eine neue IP ankündigen oder irgendwelche neuen Spiele, vielleicht auch ein Diablo 4, was ich jetzt erstmal nicht glaube in der näheren Zukunft, dass die Konsolen da, dass er das da nicht mit, dass man da nicht mehr so viel spekulieren muss, was Konsolenrelease angeht. Also dass Blizzard auf jeden Fall sich den Konsolen wieder sehr stark angenähert hat nach dem gecancelten StarCraft Ghost. Das könnte auf jeden Fall Zeichen sein, dass Blizzard auf jeden Fall jetzt sehr viel stärker mit in der Konsolenentwicklung wieder mit an Bord ist, dass vielleicht auch in der Zukunft, wie gesagt, vielleicht dann auch Spiele zeitgleich für Konsole und für PC erscheinen. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall mit das, ja nicht mit, es war auf jeden Fall das Überraschendste auf dieser Pressekonferenz, das Blizzard. Ja, absolut. Dass plötzlich dann Chris Madsen auf der Bühne steht, fand ich auch schon relativ spektakulär. Chris Madsen jetzt seinerseits, vielleicht erwähnen wir das noch kurz nebenher, vielleicht sagt es auch nicht irgendjemand, was ist derjenige, der quasi für, eigentlich ist der, ich weiß gar nicht, was der mittlerweile als Position ausfüllt, aber das ist derjenige, der Lead Story Writer quasi ist. Also das ist derjenige, der für die Warcraft-Story entwickelt und geschrieben hat, für Diablo die Stories geschrieben hat und so ein Kram. Also es ist der Story-Guru quasi bei Blizzard, der da auch schon seit Ewigkeiten arbeitet. Der hat, glaube ich, der hat schon bei, hat vor Warcraft 3, glaube ich, schon, war der schon. Ich glaube, für Warcraft 3 war der schon Autor. Für Warcraft 2 meine ich. Ja, also das war quasi Chris Madsen und der stand dann da auf der Bühne und hat halt gesagt, ja, wir sind zurück auf den Konsolen und wir freuen uns wieder hier zu sein. Fand ich auch ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Also auch wenn das, was sie präsentiert haben, ziemlich unspektakulär war, dass er überhaupt da war wirklich und nicht einfach nur es eine offizielle Pressemitteilung von Blizzard gab, ja, wir sind fertig und, also wie heißt, ne, wir sind zufrieden, Diablo 3 wird für die Konsolen erscheinen, sondern dass sie wirklich auf einer offiziellen Sony-Veranstaltung auftreten, fand ich auch ziemlich... Ja, spektakulär auf jeden Fall. Genau, und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Programmpunkt, das war Activision. Activision, ja, stimmt. Ja, gut, klar, nach Blizzard kam nochmal, Activision Blizzard ist ja eh ein Laden quasi, kam dann nochmal Activision. Aber die haben dann nochmal ein anderes Entwicklerstudio mitgebracht, und zwar Bungie. Und, richtig, und das war, ja. Und das war auch nicht so wirklich überraschend, weil Bungie davor ja auch schon, ein paar Tage davor ja schon, ihren neuen Shooter Destiny vorgestellt haben, was sie dann auf der Pressekonferenz dann auch noch gemacht haben. Aber jeder, der die Videogames-Welt ein bisschen, sag ich jetzt mal, verfolgt, der hat das alles auch schon gesehen. Also das, was sie gezeigt haben. Sie haben nicht den vollen Reveal-Trailer von Destiny gezeigt, aber Ausschnitte davon und ja, Destiny soll ja anscheinend eine Art MMO-Shooter werden. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was das dazu halten soll, weil First-Person-Shooter ist bei mir halt schon wieder, ja... Danke, nächstes Spiel bitte. ja. Also so eine richtige Meinung habe ich dazu nicht. Ja, also ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe halt eine Meinung dazu, dass jetzt, ne, nachdem Bungie für die Xbox und also für die Xbox 360 quasi so der große Exklusiventwickler war mit Halo. Ja. Und Halo auch ein großes Zugpferd für die Xbox war. Vielleicht weil mit das Größte. Ja, wahrscheinlich, ja, nicht nur mit, ja, das ist ja doch das Größte, kann man bestimmt einfach sagen, ja. Weil gerade eben Microsoft exklusivtitelmäßig wesentlich schlechter aufgestellt war, schon immer als Sony. Ist es natürlich jetzt wieder so ein etwas, naja, für Microsoft vielleicht sogar ein bisschen bitter, dass der eine große Exklusivspielentwickler für sie, eben jetzt nicht mehr exklusiv für sie entwickelt und auch noch auf einer Sony-Pressekonferenz auftritt. Ich meine, Destiny wird nicht exklusiv für die PS4 erscheinen, das wird auch Multiplattform-Titel sein, ja. Das heißt Multiplattform wahrscheinlich halt eben für die neue Xbox und für die neue PS4, für die neue PlayStation. Aber trotzdem halt, ne, der große Exklusivtitelentwickler der letzten Generation tritt bei Sony auf der Pressekonferenz auf und präsentiert sein neues Projekt. Ja, war, glaube ich, auch genauso gedacht. Am Ende reiben wir es nochmal rein, so weißt du. Weil letztendlich auch bei Bungie war es so, die haben auch nichts Neues gezeigt. Als so, ne, die mit die einzigen neben Square Enix, die wirklich gar nichts Neues quasi präsentiert haben. Aber das haben. War wenigstens nur 3 Tage alt und nicht. Ja, richtig, es war nicht ganz so, richtig, es war nicht ganz so alt wie bei Square Enix. Und vor allem war es, wie gesagt, glaube ich, einfach auch so eine Sache, dass Bungie auf einem Sony-Event ist. Ja. Ich glaube, das ging auch ein Stück weit darum. Da haben sie auch gesagt, ja, wir freuen uns auch PlayStation-Spielern endlich wieder Bungie-Spiele sozusagen präsentieren zu dürfen. Wobei ich ja sagen muss, ich fand das wieder so ein bisschen lustig. Ich meine, klar, das ist jetzt fies und zynisch und Quatsch eigentlich auch, aber ne, Bungie hat ja so ein bisschen so eine Ich-fall-die-in-den-Rücken-Geschichte in ihrer Firmengeschichte. Ja. Ich meine, ursprünglich das erste Halo sollte ja exklusiv für Apple erscheinen. Bis sie dann zu Microsoft gewechselt sind und es dann für die Box rausgebracht haben. Das war ja auch so ein Ding, dass damals in der einen Pressekonferenz für den neuen iMac Steve Jobs gesagt haben, wir haben exklusiv Leute von Bungie hier, die werden für uns ein Spiel produzieren. Und dann hat man die ersten Videos von Halo, die ersten Videos, die es zu Halo gab quasi, oder zu dem Projekt, das damals, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Halo hieß, hat man dann quasi auf der Apple-Pressekonferenz gesehen, damit sie dann später letztendlich bei Microsoft landen. Und jetzt, nachdem sie bei Microsoft lange waren, sind sie jetzt bei Sony auf der Pressekonferenz. Ich fand das einfach sehr lustig irgendwie so. Aber klar, natürlich, ist natürlich eigentlich Quatsch, aber ja. Trotzdem. Bungie und ja, seinen Firmengewechsel. Naja. Und ja, damit sind wir dann am Ende angekommen. Ich meine, wir haben jetzt ehrlich gesagt auch fast genauso lang geredet, wie die Pressekonferenz ging. Ja. Abschließender Eindruck, mal kurz zusammenfassen, was wir beide davon gehalten haben, von der gesamten Veranstaltung. Vielleicht fängt der PCler an, ja. Ich muss sagen, das habe ich von Anfang an schon gesagt und das würde ich jetzt echt nochmal ins Zentrum stellen, für mich am interessantesten war wirklich die Art und Weise, wie Sony die Pressekonferenz gehandelt hat, wie sie nur am Anfang letztendlich eigentlich über die PS4 geredet haben, wie sie von Anfang an aber auch schon, während sie über die neue PlayStation geredet haben, immer in Forderung gestellt haben, es geht uns um die Entwickler und um die Spieler, es geht um dieses individuelle Erleben der Konsole und auch des Spiels und wir sind quasi letztendlich, verstehen wir uns als Dienstleister, um die beste Plattform zu bieten, auf der man spielen kann. Das fand ich recht geschickt und auch ganz sympathisch eigentlich, auch wenn ich logischerweise mir mehr als bewusst genug bin, dass man diese Firma nicht wirklich sympathisch finden kann, weil die logischerweise nur Geld im Kopf haben. Trotzdem fand ich, war das geschickt gemacht und ich fand es wirklich cool, gerade als ne, jemand, der wahrscheinlich wie die meisten kaum Spiele erwartet hat, vielleicht, ich habe sogar ehrlich gesagt eigentlich gar kein Spiel erwartet, hätte mich über ein einzelnes gefreut, so viele Titel für die neue Konsolengeneration zu sehen und auch Einblick darin zu kriegen, was sie vielleicht in Zukunft machen wollen, fand ich für ein Event, das quasi im Februar stattfindet, obwohl die Konsole erst in über einem halben Jahr erscheint und das auch erst kurz vorher angekündigt wurde und viele Gerüchte, die auch erst dann aufgesprungen sind, bestätigt hat. Für so ein Event fand ich das extrem umfangreich und sehr cool gemacht und habe mich echt super gefreut, dass es so viel Developer und so viele Spiele zu sehen gab. Von daher, ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich hatte mir wesentlich weniger versprochen davon. Ich habe immer noch meine Kritikpunkte, auch am neuen System und auch an der neuen Konsole und auch wie sie gewisse Dinge gehandelt haben, aber insgesamt bin ich definitiv positiver überrascht, als ich es mir am Anfang gedacht hätte. Ich würde mich eigentlich von der Gesamtmeinung her dir anschließen. Also ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem, was Sony gezeigt hat. Ja. Klar, erstmal vielleicht mit den negativen Sachen vielleicht zuerst, wie wir schon vorher gesagt haben, das Personalization-Dings und so weiter, das ist ein bisschen fraglich, wie sie das handeln und so weiter. Stehen noch große Fragezeichen dahinter. Natürlich, es sind immer noch sehr viele Fragen offen, die nicht erwähnt wurden. Wie sieht die Konsole letztendlich aus? Preis, genaues Release-Datum, man weiß ungefähr Holiday 2013, aber wird es ein weltweit zeitgleicher Release sein? Also viele Fragen sind auf jeden Fall noch offen, aber an sich fand ich die Präsentation, wie du auch schon gesagt hast, relativ gut, weil sie sich wirklich versucht hat, auf Entwickler zu konzentrieren, weniger auf Sony selbst, sondern wirklich den Fokus auf die Entwickler und ihre Projekte und ihre, wie sie immer gesagt haben, ja endlich ihre Vorstellung verwirklichen zu können, so gelegt haben. Ich fand es vor allem auch gut aus der, sag ich jetzt mal, aus der Spielersicht. Ja, wie soll ich sagen? Also als ich am nächsten Tag so ein bisschen so die allgemeinen Massenmedien so gescannt habe, kam halt eher so ein ernüchterndes Bild raus, von wegen, ja, wir hätten jetzt erwartet, dass Sony jetzt was völlig Neues zeigt, so ein bisschen Richtung Wii U wahrscheinlich, so ein bisschen die Art des Gamings neu definieren. Also da hat mich ein Satz besonders genervt, nämlich der von der New York Times, die gesagt haben, ja, im Endeffekt muss man feststellen, die PlayStation 4 ist wieder nur eine Konsole, die dafür da ist, um Spiele zu spielen. Das war aber nur in Zeiten cool, als Handys noch keine Smartphones waren. In dem Moment habe ich mir gedacht, ehrlich, ich scheiß auf diesen ganzen neuen, innovativen Scheiß wie Angry Birds, wenn ich dafür einfach wieder eine alte Konsole haben kann, die einfach nur dafür da ist, um gute Spiele abzuspielen. Vor allem muss man ja auch sowas wie neu und innovativ gerade in Anführungsstrichen setzen mit dem, was gerade casual-mäßig irgendwie erfolgreich ist. Also man hatte halt das Gefühl, die Massenmedien erwarten halt, dass irgendwie das Spiel wieder so stark verändert wird und nicht einfach nur eine Konsole mit neuen, viel besseren, also grafisch viel besseren Spielen. Und ich als Spieler muss einfach sagen, ehrlich, ich brauche den ganzen anderen Scheiß nicht. Und genau die Variante, die jetzt Sony anscheinend versucht zu gehen, einfach zu sagen, wir bauen euch jetzt wirklich eine neue Konsole, die einfach das macht für das, was sie da ist. Sie kann zwar sehr viel mehr, aber im Fokus stehen trotzdem auch die Spiele, die Spieler, die diese Spiele spielen und die Entwickler, die diese Spiele entwickeln. Ja. Also das ist etwas, was mir dann in dem Sinne sehr gefallen hat. Mir persönlich, noch eine natürlich klare Enttäuschung ist natürlich Square Enix, muss ich halt immer mal wieder sagen. Ich weiß nicht, was sie auf D3 zeigen wollen, aber das war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen diesmal. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gezeigten, mit den Spielen, die sie gezeigt haben. Nicht jedes Spiel ist in dem Sinne für mich interessant, aber es ist ja auch nur ein Bruchteil von dem angekündigt worden, was kommen wird. Also da habe ich auch gesagt, die zwei meiner Meinung nach besten First-Party-Entwickler von Sony haben noch gar nichts gezeigt, nämlich Naughty Dog und Santa Monica, die ja momentan auch noch heiße Eisen für die PS3 im Ofen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was sie für die PS4 entwickeln, auch ziemlich gut werden wird. Von daher mache ich mir dahingehend gar keine Sorgen und bin jetzt eigentlich gespannt darauf, was Microsoft zeigen wird. Die PS4 ist auf jeden Fall, bleibt bei mir sehr stark im Fokus. Ich habe nicht, wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich eigentlich nicht wieder zwei Konsolen haben, sondern nur eine. Und da ist die PS4 auf jeden Fall ein heißerer Kandidat als die Wii U im Moment. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Ja gut, das war ja auch sowas, ne? Das war vielleicht die erste Next-Generation-Konsole, ja, es war ein bisschen absehbar. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch sagen würde, wäre definitiv Microsoft. Also ich bin jetzt auch gespannt, was Microsoft macht. Vor allem, weil ich Microsoft auch zutraue, dass sie tatsächlich doch nochmal, nachdem sie jetzt zwei Konsolen im klassischen Hardcore-Bereich quasi, sagen wir jetzt mal, hatten, im Core-Gamer-Bereich, dass sie jetzt doch nochmal einen Schritt in eine ganz andere Richtung machen. Und von mir aus ein Entertainment Xbox rausbringen, die ihren Fokus wesentlich mehr auf Multimedia-Unterhaltung im Wohnzimmer setzt oder so ein Kram. Also ich traue Microsoft durchaus noch zu, auch wenn die Chance jetzt von mir aus nicht bei 70%, 80%, 90% steht, aber ich traue ihnen durchaus noch zu, uns alle noch zu überraschen und wirklich was anderes zu machen. Ob das letztendlich passiert oder nicht, das bleibt jetzt abzuwarten, aber deswegen wird gerade die nächste Zeit auch spannend, weil ich davon ausgehe, dass Microsoft so halbwegs zeitig reagieren wird. Die werden wohl irgendwann in den nächsten paar Wochen zumindest auch vielleicht ein eigenes Event ankündigen oder zumindest sagen, nochmal was zur Konsole. Ich glaube, so ganz verstreichen lassen sie das nicht. Und erst damit im Vergleich, glaube ich, kann man wirklich bewerten, wie cool oder uncool oder wie gut die PS4 letztendlich aussehen wird. Sowohl was technische Randdaten angeht, als auch was Spiele, was ne, Technik, was Gimmicks, was der Share-Button und all diese Sachen, was das wirklich letztlich angeht. Das, zum einen fehlen da noch ein paar Informationen, die im Laufe des Jahres kommen werden, und zum anderen fehlt der direkte Vergleich, weil man es zurzeit mit der alten Generation vergleicht, und das ist halt einfach, ja, das ne, funktioniert so einfach nicht. Entsprechend bin ich einfach mal gespannt, was Microsoft macht. Und dann letztendlich noch ganz kurz nur auf die Steambox auf jeden Fall. Ja. Das wird, glaube ich, dann spannend, wenn man die drei dann direkt im Vergleich sieht, um zu schauen, was wird so in Zukunft wahrscheinlich irgendwie passieren. Wer hat vielleicht ein bisschen die Nase vorn und wie sieht das alles aus, ja. Ja, ich finde es ja vor allem spannend, weil man so ein bisschen gemerkt hat, Sony hält sich auf jeden Fall noch vieles in der Hinterhand für die E3. Also sie haben auf jeden Fall noch genug Material oder potenzielles Material vorhanden, um auch auf der E3 wirklich tolle Sachen zu zeigen. Sie haben auf jeden Fall nicht alles schon rausgeschossen, was sie an Pulver hatten. Und deswegen bin ich unfassbar gespannt auf diese E3. Also ich glaube, das könnte die spannendste E3 seit der Enthüllung von der PS3 sein, von dem Jahr. Definitiv, glaube ich auch. Also ich glaube, die E3 wird dieses Jahr auch echt mega spannend. Also zum einen, was Spiele angeht, weil man dann ne, garantiert nochmal wesentlich mehr Titel auch für die nächste Generation sehen wird. Vor allem Multititel natürlich auch. Ja, und zum anderen halt wirklich einfach, weil auf der E3 vermutlich dann auch selbst Microsoft seine Konsole schon vorgestellt hat und es dann wirklich quasi an, ne, das richtige, so das Fleisch der Infos geht und so ein Kram, wo man so wirklich dann, wo dann auch Details genannt werden, wo man vielleicht auch schon zum ersten Mal Prototypen spielen kann, mal gucken. Genau. Prototypen nicht in dem Sinne, aber quasi, ne, das erste Mal die fertige Konsole vorgestellt wird und vielleicht auch schon mal das ein oder andere Pressemitglied einen Controller in die Hand gedrückt kriegt, dann wird es definitiv nochmal richtig, richtig spannend auf jeden Fall. Da sind wir mal, warten wir jetzt mal ab, was daraus wird. Aber ich glaube auch, ja, es könnte dieses Jahr echt sehr, sehr unterhaltsam werden. Ich glaube, letztendlich, was ich noch vielleicht noch sagen wollte, dass die Konsole halt nicht gezeigt wurde. Ich meine, das hat bei vielen für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt, also auch bei mir. Ja, bei uns auch. Letztendlich, ich meine, zum Beispiel Yoshi da daraufhin geantwortet, letztendlich, was wollt ihr denn? Die PS4 ist halt eine Konsole. Wie sie aussieht, sollte eigentlich zweitrangig sein. Ihr habt Games gesehen und da stimme ich eigentlich zu. Also ja, grundlegend, ja. Ich meine, klar, Design ist auch wichtig, heutzutage sehr viel mehr als früher wahrscheinlich noch, aber ja. Ja, vom Prinzip her, also das denke ich ehrlich gesagt. Also ich fand es auch komisch, ich hatte auch damit gerechnet, aber wie gesagt, das war allgemein dieses Thema, wir gehen eigentlich nicht so sehr fokussiert speziell auf die PS4 und auf Sony ein, sondern eher auf das, was sie für euch, ne, also es war sehr Consumer und Developer zugeschnitten, die ganze Pressekonferenz, so dass sie einmal nur die Sachen in den Fokus gerückt haben, die für diese Leute gerade relevant waren und sich sehr weit eigentlich entfernt haben von der eigentlichen Konsole und Sony selbst quasi. Anstatt sich selbst im Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, das präsentieren wir und das ist die neue Konsole, haben sie gesagt, okay, das wird die Zukunft sein und das präsentieren wir für euch. Von daher passte das da schon einigermaßen rein. Also ich fand es auch komisch, wie gesagt, dass ja auch ein paar unserer Hörer haben gleich gesagt, naja, eine Pressekonferenz für eine Konsole, ohne die Konsole zu zeigen, ist komisch. Ich fand es auch echt komisch. Letztendlich wird es wahrscheinlich eine pragmatische Entscheidung gewesen sein. Das Design ist noch nicht final, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Vielleicht geht es noch um Hitzeentwicklung, vielleicht geht es noch darum, dass man nicht genau weiß, wie groß die Bauteile sein werden, wie das letztendlich verbaut wird. Genau. Das ist ja auch eine Sache, der, ne, dem das Design folgen muss. Das ist ja immer noch ein funktionelles Gerät. Und entsprechend, denke ich, wird es einfach noch kein finales Design geben. Und dann haben sie sich quasi denen das einfach geschenkt, das irgendwie jetzt vorzustellen, wenn sie vielleicht im Nachhinein noch was ändern müssten. Wäre ja wahrscheinlich dann sogar noch ein größerer Griff ins Klo, wenn man jetzt irgendwie dann die finale Konsole sieht oder man sagt, so wird sie aussehen und dann zwei Monate später sagen sie, ach nee, übrigens sieht sie doch anders aus. Ich glaube, das wollen sie sich ersparen, verständlicherweise. Was aber noch interessant war, dass das Eurogamer noch ein Interview mit Yoshida am Ende hatte und da haben sie ihn auch darauf angesprochen, wie das aussieht mit Gebrauchtspiele-Sperre, weil das ja auch so ein großes Ding war, was vorher so wegen Patenten in den Gerüchten drin war. Und Yoshida hat gesagt, es wird keine Gebrauchsspiele-Spiele auf der PS4 geben. Zumindest nicht am Anfang. Ja. Also, das zumindest nicht am Anfang ist jetzt ein Einschub von unserer Seite. Also, das hat er natürlich nicht gesagt. Ja, er hat bloß nicht, er hat nicht gesagt kategorisch, ja. Es wird niemals auf der PS4 keine... Also, niemals keine, hat er auf jeden Fall nicht gesagt, nee, das haben wir nicht vor. Richtig, also wir haben das derzeit nicht vor. Ja. Das heißt nicht, dass sie das nicht noch reinbauen könnten. Deswegen immer mit Vorsicht genießen. Aber grundlegend, wenn die PS4 erscheint, wird es das definitiv nicht geben, ja. Was, glaube ich, also wie gesagt, für Deutschland wieder relativ irrelevante News, ist wahrscheinlich eher für die USA interessant. Und für die GameStop-Aktie. Und für die GameStop-Aktie, genau, die nachdem Aufkommen der Gerüchte ruckzuck mal einen kleinen Tauchgang vorgenommen hat. Aber ja, so also grundlegend für uns hier in Deutschland, wie gesagt, unser Gebrauchtwarenmarkt ist nicht so groß. Wir gehen mal davon aus, dass das entsprechend auch auf unsere Hörer zutrifft. Selbst wenn nicht, selbst wenn ihr gerne irgendwie euch mal mit Gebrauchsspielen beschäftigt und vor allem hat das ja letztendlich auch nicht nur Auswirkungen auf Gebrauchsspiele, sondern wie wir es ja in der vorletzten Folge, glaube ich, als wir das Thema Gerücht besprochen haben, wie wir da auch drüber geredet haben, es hat natürlich auch Auswirkungen auf sowas wie mal ein Spiel an einen Kumpel verleihen und derartige Dinge, die ja dann damit auch nicht mehr gegangen wären, wird es zumindest zum Launch alles nicht geben und ich nehme mal an, auch dann das erste halbe Jahr danach nicht. Ja. Dann würde ich sagen, kann man zusammenfassend sagen, wir haben einiges an Infos gekriegt, viele Gerüchte haben sich bestätigt, fehlen immer noch einige Details, die wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Wochen kommen und insgesamt sind wir, glaube ich, beide eigentlich recht zufrieden mit der Pressekonferenz gewesen. Wir hatten nicht so viel zu meckern. Ich hatte damit gerechnet, dass ich mehr zu meckern hätte im Nachhinein. Und dass wir weniger zu erzählen haben. Ja, das auf jeden Fall. Gut, andererseits 2 Stunden Pressekonferenz. Als er dann sagt, in the next couple of hours, haben wir uns auch beide angeguckt und gedacht, okay, wir hatten jetzt mit so einer Stunde gerechnet. Zum Glück mussten wir am nächsten Morgen nicht arbeiten. Richtig. Zum Glück haben wir Zeit, um bis morgens um 3:30 uns das volle Programm zu geben. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, spannende Sache. Bleibt auch weiterhin spannend. Wir werden euch wie immer auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Meinungen und Anmerkungen habt, wenn ihr der Meinung seid, wir haben irgendwas Wichtiges übersehen oder allgemein euch einfach nur dazu äußern wollt, tut es bitte. Es ist echt ein mega spannendes Thema. Wir werden da wahrscheinlich in den nächsten kommenden Wochen sowieso über unsere Website und auch über die Facebook-Seite wahrscheinlich immer noch mal wieder Meinungen oder interessante Artikel posten. Auch außerhalb der unsere eigentlichen Folgen, einfach weil wir mit 2 Wochen, ne, wie wir schon oft gesagt haben, nicht so wahnsinnig aktuell sein können. Es ist wahrscheinlich einfach sinnvoller, wenn wir euch das einfach so zugänglich machen, wenn wir über irgendwas Interessantes stoßen und Appell an euch, wenn ihr irgendwas Interessantes findet, wir wollen auch alles haben, also schickt uns das per Mail, über die Facebook-Seite, über unsere Website. Gibt es ja genug Möglichkeiten, die ihr mittlerweile auch kennen solltet. Ja, die Next Generation hat damit quasi begonnen, so zumindest das Rennen auf die Next Generation. Richtig, und es wird echt spannend. Ja, es wird wirklich spannend. Auch, wie gesagt, wie immer noch, ich erwähne es gerne nochmal, falls die PC-Spieler frustriert den Kopf schütteln nach 2 Stunden Gebrabbel über PS4. Auch für uns relevant, endlich gibt es Spiele, für die sich so eine High-End-Grafikkarte, die wir in unseren Rechnern haben, auch endlich mal wieder lohnt. Also nachdem die Konsolen so lange hinter uns hinterhergehinkt sind, holen sie langsam endlich auf und wir kriegen endlich auch mal wieder schicke Spiele zu sehen. Tja. Die ausnutzen, was unsere PCs schon lange können. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir dann am Ende der Folge angelangt. Wie gesagt, dieses Mal gibt's auch keine Tasties. Hast du noch irgendeine wichtige Empfehlung, die du trotzdem noch loswerden möchtest? Nee, gerade nicht. Ich glaube, ich gerade auch nicht. Ich wollte noch irgendwas erwähnen. Es gab so viele schöne Dinge, die ich erwähnen wollte. Falls jemand Cassie Dye vermisst, der kann sich natürlich gerne nochmal seine berühmte Ridge Racer-Aussage auf YouTube anschauen. Habe ich vorhin getan und da war ich glatt wieder traurig, dass er nicht da war. Ich bin auch durchgehend traurig gewesen, dass Cassie da nicht da war. Wahrscheinlich saß er in seinem mit Spielzeug und Kuchen vollgestopftem Büro in Tokio und hat getanzt und sein... Ja, das war auch so eine lustige Anekdote, die Yoshi da dann so gesagt hat, dass als sie darauf angesprochen haben, dass im Vorfeld der Pressekonferenz so viele GIFs im Umlauf waren mit dem Antlitz von Cassie da, wie er irgendwas awesome Sachen macht. Calcification halt, haben sie ihm gezeigt und hat gesagt, ja, wir haben das auf Eurogamer oder auf anderen Artikeln gesehen und wir haben ihm dann die Links dann Cassie Dye per E-Mail geschickt. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat, aber er hat wahrscheinlich sehr laut gelacht. Und genau so kann ich mir noch vorstellen, wie Cassie Dye in seinem Büro sitzt, sich diese GIFs anschaut und denkt, oh, bin ich awesome und einfach lacht. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht genau, was mit dem Typen ist. Irgendwie finde ich den ursympathisch. Ich habe da, wie gesagt, auch wieder keine Illusion darüber, dass es wirklich ein netter, ein cooler Mensch ist, der uns allen nur das Beste möchte, aber trotzdem finde ich ihn irgendwie mega gut. Finde ich ein sehr sympathischer Mann. Cass Ridge Racer Hirai. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Wir hören uns wie immer in 2 Wochen wieder, es sei denn, es passiert irgendwas ganz unglaublich Spektakuläres, wir müssen eine Sonderfolge einschieben, wovon wir jetzt nach der Pressekonferenz mal nicht ausgehen. Ihr meldet euch bei uns, wie es sich gehört und wie das immer so der Fall ist und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und lesen uns hoffentlich schon vorher über Facebook, unsere Webseite per E-Mail und wir werden, wie gesagt, euch auf dem Laufenden halten, falls irgendwelche besonders großen News oder spannenden Sachen irgendwie zu PlayStation 4 oder vielleicht zu Xbox erscheinen, dann kriegt ihr das immer über unseren Facebook-Feed oder unsere Homepage mit. Genau. Wunderbar. So. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit. 2 Stunden solide zugehört, finden wir gut von euch. Wir hoffen, das haben wir ein paar von euch so lange durchgehalten. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, schafft's bis in den März hinein, halbwegs ja, verletzungs- und krankheitsfrei. Und dann hören wir uns 2 Wochen wieder. Genau. In 2 Wochen wieder in alter Frische und dann auch nicht mehr ganz so lang, glaube ich. Richtig. Und dann auch wieder mit Tasties und News und Hauptthema, normaler Folge, genau. Und weniger 2 Stunden lang ein Thema. Gut, also macht es gut, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, oh, sehr gut. Ich hab so Hunger, ey. Ehrlich, am Ende wieder so, oh, ich hab so Hunger.